Hallo, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Vorab ein paar organisatorische Sachen. Den Getränkestand habt ihr ja schon gesehen. Dort gibt es fast zum Selbstkostenpreis Getränke und die kleine Erhöhung des Preises sind den Unkosten der Veranstaltung geschuldet, die wir haben. Weiterhin werden wir im Laufe der Veranstaltung ein Blatt herumgehen lassen. Dort könnt ihr eure E-Mail-Adressen eintragen. Genau, das ist für diejenigen, die vielleicht noch weiter an einem Flugblatt des DGB zum 1. Mai diskutieren wollen. Das haben wir nämlich in der Zukunft vor. Ja, politische Arbeit ist im Kapitalismus genauso wie alles andere nicht umsonst, sondern kostet uns auch Geld. Daher wird später noch ein Spendenglas herumgehen, da wir noch nicht alle Kosten der Veranstaltung decken konnten. Ja, leider müssen wir euch zudem mitteilen, dass Carsten Becker, der Verdi-Streikführer bei der Charité, der für die SAV auf dem Podium sitzen sollte, nicht erschienen ist. Da sich die Charité bis gestern noch im Streik befand, war es für ihn nicht möglich, sich adäquat auf die Veranstaltung vorzubereiten. Und ja, deswegen kann er leider nicht kommen. Eigentlich hatten wir dafür Ersatz gefunden, und zwar Angelika Teweleit. Die ist auch bei der SAV und dort für Betriebs- und Gewerkschaftsangelegenheiten zuständig. Da diese jedoch gerade, also sie hat einfach gesundheitliche Probleme und hat uns deswegen leider heute auch kurz vorher noch abgesagt. Dafür sitzen auf dem Podium Meg Wompel, Industriesoziologin und Mitverantwortliche der Plattform LaborNet. Diese hat uns auch bei der Organisation der Veranstaltung unter die Arme gegriffen. Und dann als zweiter Referent Peter Decker von der Redaktion Gegenstandpunkt. Er ist auch Mitautor des Buches Das Proletariat, welches man hinten am Büchertisch, den ihr sicherlich auch schon gesehen habt, erwärmen kann. Ja, dann würde ich mal zum inhaltlichen Teil der Veranstaltung überleiten. Einige Jahre sind jetzt also vergangen, seitdem die Finanzkrise ausgebrochen ist. Aber im Gegensatz nicht nur zur europäischen, sondern zur weltweiten Konkurrenz steht die deutsche Wirtschaft weiterhin ganz schön hervorragend da. Zwar hat auch sie zwischenzeitlich starke Verluste hinnehmen müssen, völlig zu Boden geworfen, wie jedoch die Wirtschaft anderer Länder wurde sie jedoch nicht. Betrachtet man die Werkzeuge oder besser gesagt die Mittel, mit denen diese Krisenbewältigung betrieben wurde, dann ist fraglich, ob das zweifellos angestrebte Ziel, also die Wahrung und der Ausbau der Gewinne, kurz auch Wirtschaftswachstum genannt, so ein Glück für die Arbeitnehmer ist. Denn staatliche Eingriffe in die freie Wirtschaft zur Rettung einer ihrer Grundlagen, dem Kreditwesen bzw. den Banken ganz konkret, das war nur ein Teil des deutschen Erfolgsrezepts. Damit bei weltweit einbrechenden Gewinnmargen trotzdem noch weiter profitabel gewirtschaftet werden konnte, mussten die Arbeitnehmer und Angestellten so einiges an zusätzlichen Belastungen ertragen. Teilweise waren die auch ganz handfest, es wurde einfach länger und härter gearbeitet. Doch auch wenn einmal Kurzarbeit anstand, war dies sicher kein Grund, sich über die neu gewonnene Freiheit zu freuen. Nein, das wäre ein Anlass, sich nach einem Zweit- oder Nebenjob umzugucken oder, wenn es einen nicht ganz so hart traf, zumindest die nächste Urlaubsreise zu streichen. Tausende überflüssige Arbeitskräfte wurden kurzerhand auf die Straße gesetzt. Inzwischen ersetzen fast 1 Million Leiharbeiter Teile der Stammbelegschaften. Hier ist die Tendenz steigend, denn praktischerweise können diese Leiharbeiter je nach Konjunktur und Geschäftslage ohne große Worte aufgrund des nicht bestehenden Kündigungsschutzes jederzeit auf die Straße gesetzt werden. Die nächste Lohnerhöhung wurde Land auf Land ab Opfer des Krisenmanagements der Unternehmen. Oft wurde darüber hinaus auch der in der letzten Tarifrunde vereinbarte Lohn gestrichen oder zumindest beschnitten. Auch der Urlaub der Arbeiter wurde zum Wohle des Unternehmens gerne einmal um einige Tage verkürzt. Dies geschah oft mit der Zustimmung der Betriebsräte und Gewerkschaften. Dazu gewonnen haben Lohnarbeiter aber auch, und zwar Arbeitszeit auf speziellen Konten. Auf den Lohn hierfür kann man in der Regel eine Weile warten. Oft, also wenn es in den Geschäftsplan passt, dann darf man die geleisteten Überstunden auch abbummeln, meistens aber nur, wenn die Auftragslage die eigene Benutzung gerade nicht hergibt. Und das spart dem Unternehmen im Endeffekt also Lohn und etwaige Zuschläge. Nicht nur Wirtschaft und Gewerkschaften in Person ihrer Führung taten das ihrige dafür, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland weiter brummt. Der weitere Ausbau des staatlich eingerichteten Niedriglohnsektors in welchem die von Hartz IV Betroffenen mit staatlich subventionierten Billigstjobs herumkrebsen, führte dazu, dass Arbeit in gewissen Branchen heutzutage geradezu himmlisch günstig zu haben ist. Diese Angriffe auf die Lebensqualität der Arbeiter liefen in den seltensten Fällen dergestalt ab, dass die Gewerkschaften völlig außen vor gelassen wurden. Im Gegenteil, die Gewerkschaften nahmen ihre Schutzfunktion wahr und setzten sich für die Interessen ihrer Mitglieder ein. Die Einschnitte, die die abhängig Beschäftigten hinnehmen mussten, kamen anscheinend als notwendige Übel daher, die noch viel schlimmere Ergebnisse gerade so verhindert haben. Und das, wenn es der Wirtschaft irgendwann einmal wieder besser ginge, ein Arbeiteranteil am Erfolg des Unternehmens anstünde, wurde sowieso immer wieder versichert. Auch wenn dann letztendlich beim Aufschwung wieder Verzicht von den Arbeitnehmern gefordert wurde, um das Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden. Wir fragen uns also, ist der Erfolg des Unternehmens die Bedingung für das Wohlergehen der Arbeiter? Oder ist vielmehr die profitable Benutzung der Arbeiter die Bedingung für das Wohlergehen des Unternehmens? Hierbei werden wir im Gegensatz zu manchen Unisoziologen nicht von akademischer Neugier getrieben. Denn je nachdem, wie die Beantwortung dieser Fragen ausfällt, ergeben sich zumindest aus unserer Sicht gravierende Konsequenzen für unsere gewerkschaftliche Praxis und vor allem für die materielle Lage der Arbeitnehmer. Auch von offizieller Gewerkschaftsseite werden die unterschiedlichen Lohnniveaus von Stamm- und Leiharbeitern, die Entwicklung der Lohnspirale nach unten und die Tatsache, dass viele trotz Arbeitsplatz nicht von ihrem Lohn leben können, kritisch gesehen. Über 1 Million Menschen sind auf 2 Jobs angewiesen, eine weitere Million sichert nur dadurch ihren Lebensunterhalt, dass sie Aufstockung von ALG II beziehen. Deutschland hat es ohne großen Widerstand aus den Gewerkschaften geschafft, einen Niedriglohnsektor zu etablieren, der die europäische Konkurrenz ziemlich alt aussehen lässt. Die Klagen darüber aus dem Ausland sind nicht zu überhören. Inzwischen arbeiten in diesem Sektor um die 8 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die daraus folgende Forderung, von gewerkschaftlicher, linker, aber auch teilweise unternehmerischer Seite einen Mindestlohn gesetzlich einzuführen, enthält jedoch das Geständnis, dass den Arbeitgebern an Löhnen, von denen es sich leben lässt, so wenig gelegen ist, dass selbst das niedrigste für Gewerkschaften annehmbare Lohnniveau gesetzlich erzwungen werden muss. So kommt es, dass in einem der reichsten Länder der Erde 11 Millionen Menschen, also immerhin 14% der Gesamtbevölkerung, in extremer Armut leben. Das ist rund ein Drittel mehr als noch vor 10 Jahren. Um der daraus folgenden Verelendung von Massen Einhalt zu gebieten und das vorhandene Humankapital in produktive Bahnen zu lenken, gibt es einen Sozialstaat und eine gewerkschaftliche Arbeitervertretung, welche der Willkür des Kapitals in ihrem Profitstreben Grenzen setzen soll. Was sagt dieser Umstand eigentlich über die hiesige Wirtschaftsform und ihre Akteure aus? Und in welchem Verhältnis stehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Welche Rolle spielen Gewerkschaften in dieser heiklen Beziehung? Was sagt es darüber hinaus über den Lohn als Lebensmittel aus, wenn direkt nach dem Ausbleiben des Lohns das staatliche Sicherungsnetz als einzige Rettung dient, um Mietzahlung und Lebensunterhalt zu sichern? Ja, darüber wollen wir heute mit euch und den anwesenden Referenten diskutieren. Und bevor ich das Wort an Mac Wompel übergebe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass später in der Diskussion auch eure Diskussionsbeiträge aufgezeichnet werden. Und falls ihr das nicht wollt, macht das einfach am Anfang des Beitrags kenntlich. Gut. Ja, danke schön. Angesichts der Tatsache, dass wir einen wunderschönen sommerlichen Samstagnachmittag haben und unsere alle Freizeit ja so knapp ist, bedeutet natürlich die Teilnahme hier einen gewissen Verzicht. Ich denke mal, den können wir alle nur rechtfertigen, wenn wir zu möglichst konkreten Erkenntnissen kommen würden heute Nachmittag. Und angesichts auch der Tatsache, dass wir nur zu zweit jetzt da sind, Peter und ich, und um vorzubeugen, dass ihr alle dann mangels Sonne hier auch einschlaft, weil wir beide einfach lange reden, haben wir uns was Organisatorisches überlegt, nämlich dass wir möglichst kurz und knapp zunächst einmal nacheinander unsere grundsätzlichen Positionen zu real existierenden aktuellen Gewerkschaften oder zum DGB von uns geben. Wir dann eine Debatte mit euch darüber haben, um danach, ich hoffe dann auch mit einer Zigarettenpause dazwischen, wir dann in drei konkreten inhaltlichen Blöcken weiter diskutieren, einfach um vorzubeugen. Wir möchten gerne mit, also ich zumindest möchte mit euch möglichst breit debattieren, damit wir möglichst konkret auch debattieren und nicht jeder sich dann auch intergalaktisch auf alle möglichen Themengebiete irgendwie zur Gewerkschaftsbewegung bezieht, haben uns drei Themenblöcke überlegt. Das eine wäre ein inhaltlicher sozusagen, also sprich, wofür denn überhaupt sollte eine Gewerkschaftsbewegung kämpfen, wenn sie denn vernünftig kämpfen täte? Also Ziele der Gewerkschaftsarbeit. Das zweite wäre Organisationsformen der Gewerkschaften oder der Organisation, eine Organisation der Lohnabhängigen. Da dachten wir eigentlich dran, dass da so Sachen reingehören wie Mitbestimmung, Wirtschaftsdemokratie, Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsräte und so weiter. All diese Sachen mit ihren Vor- und Nachteilen. Und als drittes dann Arbeitskämpfe an und für sich, also ganz konkret Arbeitskampfformen. Ist da manches verbesserungswürdig und fähig? Ich hoffe, dass auch wenn kein Vertreter von der Charité da ist, wir vielleicht auch unter anderem zumindest an diesem konkreten Beispiel das auch vielleicht diskutieren können. Das ist so unser Vorschlag zur Debatte, damit nicht jeder von uns, aber auch nicht jeder von euch dann so intergalaktisch sich auf 10 verschiedene irgendwie Sachen beziehen muss. Es gibt keinen Protest irgendwie, ich gehe mal einfach davon aus, ihr seid damit einverstanden. Und dann würde ich zu meinem intergalaktischen Teil jetzt kommen und entgegen meiner Gewohnheit will ich versuchen, mich kurz zu fassen, damit wir möglichst breit debattieren können. Ich kann mich auch relativ gut, relativ kurz fassen zu dem allgemeinen Teil, deswegen, weil der Analyse jetzt der Veranstalter, die gerade vorgetragen wurde, nicht allzu viel hinzuzufügen ist. Im Prinzip ist schlimmstenfalls alles nur noch viel schlimmer, wenn man im Detail guckt in den Alltag sowohl der Gewerkschaftsapparate, Gewerkschaftsbürokratie, als auch in den Alltag der von uns allen Lohnabhängigen. Und damit meine ich sowohl diejenigen mit Job als auch die ohne Job reinschaut. Aber tendenziell stimmt die Diagnose natürlich. Die stimmt aber auch schon viel länger, noch schon vor der Krise, die lediglich eine Verstärkung des kapitalistischen Alltags darstellt, wie ich finde. Und die Kritik einer wie auch immer organisierten Gewerkschaftslinken war schon immer gegenüber den Apparaten, dass sie halt nicht konsequent genug die Aufgabe einer Gewerkschaft erfüllen, woraufhin auch schon immer Gewerkschaftsvorsitzende, Gewerkschaftsbürokraten gerne geantwortet haben, ihr irrt, wenn es die Aufgabe der Gewerkschaften ist, eine revolutionäre Organisation zu sein. Wir haben im Kapitalismus lediglich die Interessen von Lohnabhängigen zu vertreten. Jetzt könnten wir und werden wahrscheinlich auch uns darüber streiten, reicht jetzt dieser Pflichtteil, wie man gewerkschaftliche Organisation betrachtet, oder gehört durchaus die systemüberwindende Kür noch dazu? Aber das Schlimmste, glaube ich, und damit kann man das Elend ganz gut auf den Punkt bringen, das Schlimmste ist, dass die Gewerkschaftsapparate jetzt, die Gewerkschaftsbürokratie, ich unterscheide übrigens grundsätzlich zwischen Gewerkschaftsbewegung, da sind wir alle, und halt der speziellen organisatorischen, bürokratischen Form, wie wir sie beim DGB jetzt aktuell vorfinden. Das Schlimme ist halt eben, dass die Organisation der Gewerkschaft noch nicht mal diese Pflichtaufgabe richtig erfüllt. Das ist eigentlich unser Problem und unser Elend, dass sie mittlerweile noch nicht mal mehr diese Pflicht im Kapitalismus, die Interessen der Lohnabhängigen zu vertreten, wirklich erfüllt. Und ich persönlich habe zwei Theorien, woran das maßgeblich liegt. Das eine ist eine Grundbedingung inhaltlicher Art und das andere ist eine sozusagen individuelle, für jedes Mitglied zutreffende oder für jeden Lohnabhängigen zutreffende psychologische Nebenbedingung, und möchte mit der kollektiven Grundbedingung beginnen. Das ist nämlich, dass es dem Kapital gelungen ist, ich könnte es gar nicht datieren, wann definitiv, aber ich weiß auch nicht, ob es unbedingt eine Rolle spielt, aber jedenfalls ist es dem Kapital gelungen, vielen von uns Einzelnen, aber auf jeden Fall auch der verankerten, organisierten Gewerkschaftsbewegung, sprich den DGB-Gewerkschaften, die Lohnarbeit als alternativlos zu verkaufen. Zu Beginn der Gewerkschaftsbewegung war es durchaus so, dass man Lohnarbeit als notwendige Pflicht, als notwendiges Übel betrachtete und nach deren Überwindung strebte, gleichzeitig aber ganz realpolitisch versuchte, dieses notwendige Übel so positiv, so angenehm für die Lohnabhängigen zu gestalten, bei gleichzeitigen Versuchen ihrer Überwindung. Das spiegelte sich früher auch in der Satzung der einzelnen Gewerkschaften wider, ist aber, ich sag mal so, im Laufe der 60er, 70er Jahre aus den Satzungen verschwunden, mit weitreichenden Konsequenzen. Ich habe schon vor über 10 Jahren Artikel darüber geschrieben, überschrieben mit Fetisch Lohnarbeit und die Gewerkschaftslinke. Das war schon quasi eine Steigerung der Kritik, dass diese Alternativlosigkeit der Lohnarbeit mittlerweile auch von organisierten oder auch nicht organisierten Gewerkschaftslinken adaptiert wurde. Aber viel schlimmer ist es noch halt eben für die Arbeit. Satzungen kümmern ja bekanntlich niemand, aber für die konkrete inhaltliche Arbeit der Gewerkschaften davon auszugehen, Hauptsache Menschen in Arbeit bringen, wie schon in den 60er, 70er Jahren DGB-Vorsitzende gerne verlauten ließen, was dann in halt eben wir tun alles, um den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, und zwar Hand in Hand in der Hartz-IV-Kommission. Es ist im Prinzip eine übergangslose Kette, die daraus erfolgt, mit den uns allen bekannten Konsequenzen, dass man die Lohnersatzleistung, die lebenslang von erwerbslosen Menschen so lange vernachlässigte, bis tatsächlich jetzt einen Lohnarbeitsplatz zu haben, ein Selbstzweck geworden ist, der nicht nur die Gewerkschaften in ihrer Politik begleitet, mit den Konsequenzen der Wettbewerbsfähigkeit des Staates wie des Betriebes, weil wir ja Arbeitsplätze brauchen. Deswegen verzichten wir natürlich auf Arbeitsbedingungen wie Löhne, wie auch Gegenwehr bei Schließung, weil man das einfach den Fetisch Lohnarbeit, um den Selbstzweck Lohnarbeitsplatz zu erfüllen, nicht zu gefährden oder gar zu vermehren, darf natürlich nichts getan werden, was dem Einzel- wie kollektiven Kapital wehtun könnte. Ich behaupte, dass diese Akzeptanz der Lohnarbeit als angeblich alternativloses Mittel zur Existenzsicherung die Krücke schlechthin ist, die wir überwinden müssen, wenn wir überhaupt in die Offensive kommen wollen. Solange nicht akzeptiert wird, dass es in diesem Stadium der Vergesellschaftung, in diesem Stadium der kapitalistischen Gesellschaft durchaus möglich ist, menschenwürdig, auch ohne Erwerbsarbeit, ohne abhängige, ausbeuterische Lohnarbeit zu ernähren und menschenwürdig, wie gesagt, zu ernähren, solange das nicht akzeptiert wird und Wege dahin auch nicht akzeptiert werden, kann jeder Arbeitskampf, und auch wenn er noch so offensiv, noch so kämpferisch erscheint, wie zum Beispiel jetzt im Moment an der Charité, kann jeder Arbeitsplatz nur so weit gehen, wie Arbeitsplätze bedroht werden oder wie existenziell womöglich dem Kapital geschadet werden könnte. Auch das zeichnet sich an der Charité im Moment auch ab. Wenn akzeptiert wird, dass jeder Arbeitskampftag, der zwar wichtig ist zur Befriedung der Belegschaft, der aber auch wichtig ist, weil das Kapital mittlerweile gerade durch unsere erhöhte Abhängigkeit vom Arbeitsplatz so am langen Hebel sitzt, dass Gewerkschaftsapparate zum Streik gezwungen sind, da wo sie früher gar nicht hätten streiken wollen, sondern lieber verhandelt hätten. Man will ja mit uns gar nicht mehr verhandeln. Und ich behaupte in so einem Nebensatz, dass Wisconsin, ich nehme an, ihr habt alle davon gehört, dass in den USA die Ultrarechten gerade die leeren Kassen und die Budgetsanierung benutzen wollen, um Gewerkschaftsrechte, die wenigen verblieben, total zu schleifen. Wisconsin steht vor der Tür und zeichnet sich hier durchaus genauso ab. Dem können wir und würden wir niemals wirklich konsequent, adäquat entgegentreten können, solange die Abhängigkeit vom Lohnarbeitsplatz, von Lohnarbeit zur Existenzsicherung für uns alle da ist. Das trifft jetzt nicht nur als Vorwurf an die Gewerkschaften, dass sie nichts dafür getan haben, dass gerade den Schwächsten und den Lohnabhängigen möglichst gut geht, gerade eben damit die Belegschaften möglichst wenig erpressbar sind durch die Drohung mit Arbeitsplatzverlusten, mit Entlassung, mit Schließung. Das merkt auch jeder Einzelne von uns selbst. Viele Menschen leiden tagtäglich daran, dass sie gerne solidarisch wären. Genau das, was im Mangel sie den Gewerkschaften zum Beispiel in der internationalen Arbeit vorwerfen. Oder die Spaltung, die die Gewerkschaften vollbracht haben, obwohl sie ja eigentlich den Wettbewerb unter den Lohnabhängigen mildern sollen, gerade im Namen des Erhalts von Arbeitsplätzen durch den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, hat es ja zur Spaltung, zur Entsolidarisierung beigetragen, und zwar schon seit Jahrzehnten. Mit schlechteren Tarifen für Randbelegschaften, für befristete Kollegen, Kollegen bis hin zu heute aktuell, ach wie erstaunlich, dem Missbrauch der Leiharbeit. Ich spreche da lieber vom Sklavenhandel, dem die Gewerkschaften nie hätten zustimmen dürfen, wenn sie eben nicht erpressbar wären durch die Drohung mit Arbeitsplätzen als alternativlosem Übel, aber alternativlosem Übel und alleinzigen Mittel zur Existenzsicherung des Menschen. Wie gesagt, viele von uns, ich behaupte mal fast jeder, möchte eigentlich gute Arbeit machen, möchte vernünftige, gesellschaftlich sinnvolle Arbeit machen. Wenn er denn arbeitet, darf es nicht, darf da nicht mitbestimmen, darf sich nicht einmischen, darf keine Anforderungen stellen, darf keine Ansprüche stellen und darf sich auch nicht solidarisch mit anderen zeigen, darf nicht solidarisch im Alltag leben, weil er zum Wettbewerb gezwungen wird. Und dieser Wettbewerbszwang, unter dem wir dann tagtäglich leiden, weil wir zu etwas gezwungen werden, weil wir was wir gar nicht möchten, womit wir uns selbst gar nicht wohlfühlen, dieser Wettbewerbsdruck ist umso höher, je knapper das Gut Arbeitsplatz, das angeblich alternativlos ist. Das heißt, wir befinden uns in einer Spirale und schauen zu, wie wir zu menschlichen Monstern werden, anstatt einen Schritt weiter hinzugehen auf eine Gesellschaft, von der wir wahrscheinlich alle träumen, dass wir nämlich nett und freundlich zueinander sind und in der Sonne liegen und unseren Spaß haben. Moment. Ich möchte für die Diskussion jetzt vorweggreifen, bevor das Ganze ausartet, zu einer erhitzten Debatte irgendwie über bedingungsloses Grundeinkommen. Ich halte dessen realistische Einführung jetzt im Kapitalismus für nicht möglich. Denn eine Höhe und Bedingung eines wirklich bedingungslosen Grundeinkommens, wie ich das für einzig sinnvoll halten würde, ist im Kapitalismus deswegen nicht erfüllbar, weil genau darauf, dass dann das Kapital verzichten müsste, was uns zum tagtäglichen Knechten und unsolidarischen Verhalten zwingt, nämlich halt eben die Abhängigkeit vom Arbeitsplatz. Genau diese Krücke würde nämlich das bedingungslose Grundeinkommen killen, genau diesen Hinderungsgrund, warum wir selbstbewusst auftreten können, nicht Bedingungen stellen können, nicht Ansprüche, auch teilweise Ansprüche noch nicht mal denken dürfen. Die Lohnabhängigkeit, genau diese Krücke, würde durch das bedingungslose Grundeinkommen aufgehoben werden, weswegen ich glaube, dass der Aufwand und die Machtverhältnisse, dieses einzuführen, so stark sein würden und müssten, dass wir damit locker statt dieser Torte direkt die ganze Bäckerei, nämlich die Überwindung des Systems, erreichen könnten. Also um einer etwaigen Debatte darüber vorzubeugen, dies von mir, ich halte es nicht für realisierbar. Aber ich werfe ganz massiv den Gewerkschaftsapparaten und auch der Gewerkschaftslinken vor, dass sie auch eine Debatte darüber, dass es definitiv im Kapitalismus keine Vollbeschäftigung, selbst bei 20-stündiger Arbeitszeitverkürzung nicht mehr geben wird, unter der Bedingung, dass wir froh sein müssten, dass wir einen Automatisierungsstand haben, einen technischen Fortschritt haben, das ermöglichen würde, unzählige von den überflüssigen, sowieso überflüssigen Jobs, wie zum Beispiel Schnüffler und Ähnliches abgesehen, unglaublich viele krankmachende, erniedrigende, stupide Jobs abzuschaffen. Das wäre ein unglaublicher Fortschritt der Menschheit, der wird nur dadurch behindert, dass gerade die Gewerkschaften am meisten dagegen kämpfen, dass beschissene Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir sollten nicht um jeden Arbeitsplatz kämpfen, wir sollten um Abschaffung von jedem nicht gesellschaftlich sinnvollen Arbeitsplatz, von jeder menschenverachten bis krankmachenden Arbeitsbedingung. Dafür sollten wir kämpfen, können es aber nicht, weil es halt eben diese Lohnabhängigkeit gibt und an der kleben die Apparate, indem sie selbst eine Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen torpedieren, indem sie Menschen unterstellen, Schmarotzer zu sein, Schmarotzer sein zu wollen, zu Lasten von tüchtigen, arbeitssüchtigen Menschen. Das ist eine falsche Haltung, glaube ich, diese Überhöhung aus der, halt eben auch gerade aus der Akzeptanz der Lohnabhängigkeit heraus, ohne zu suchen, nach Alternativen Hilfe zu suchen, ohne die Bedrohung durch Hartz IV zu bekämpfen, haben sich in der Überhöhung der Lohnarbeit, der Leistung, des Leistungsprinzips, der Leistungsgerechtigkeit verstiegen, die gerade Grundlage bietet dafür, dass wir uns erstens unsolidarisch verhalten müssen, weil wir um ein immer knapperes Gut kämpfen, gegeneinander kämpfen müssen, ob im Betrieb, ob in der Stadt oder international. Das ist, glaube ich, das größte Problem, das ich Ihnen vorwerfe, diese Debatte zu unterdrücken. Denn finanziell wäre es durchaus möglich, über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu debattieren. Und ich glaube, dass das Aufzeigen der Finanzierbarkeit, wenn wir jetzt die Höhe der Grundsicherung nehmen, wenn wir den Personalaufwand, Personal ist nicht mein Begriff, sondern eher der des Kapitals, aber die Personalkosten für all die Manager und Sozialschnüffler und Verwaltungsangestellten, die auch sicherlich viel bessere Verwendung zur Verwaltung einer sinnvollen, solidarischen Gesellschaft finden würden. Wenn man all diese Kosten zusammenzählt, wird klar, dass Hartz IV nur deswegen so niedrig ist, damit wir uns gegenseitig bekriegen im Kampf um jeden Arbeitsplatz und selbst nachts Angst haben, den Arbeitsplatz nicht zu bekommen oder nicht zu erhalten oder zu verlieren. Das ist der ganze Sinn der Unterdrückung dieser Debatte. Und ich glaube, dass neben der Herstellung der Solidarität durch halt eben auch Bekämpfung jegliche weitestgehende Bekämpfung jegliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, jegliche Konkurrenz der Lohnabhängigen untereinander. Dies eine sehr wichtige Aufgabe, warum sich Lohnabhängige organisieren, wie auch immer und wo auch immer. Die zweite wichtige Aufgabe sollte wirklich sein, die Lohnabhängigkeit nicht zu vergöttern, nicht zu überhöhen, nicht mit Leistungs- und Gerechtigkeitsprinzipien zu untermauern, sondern weitestgehend zu bekämpfen. Denn uns kann es nur dann gut gehen, wenn wir tatsächlich Ansprüche haben, uns erlauben, diesen Wunsch, dass es uns gut geht, in uns zuzulassen. Das können wir nur dann, wenn wir Alternativen haben. Ich glaube, niemand würde es ertragen, jeden Morgen um 6 Uhr oder 5 Uhr aufzustehen mit dem Gedanken, welch erniedrigende Mühle ihn da erwartet und wie er sich zu Kollegen verhalten wird müssen, wenn er diesen Job weiterhin behalten möchte. Deshalb noch einmal, die wichtigste Aufgabe ist in meinen Augen, alles zu tun, um die Lohnabhängigkeit statt zu zementieren, zumindest weitestgehend zu minimieren. Und dafür gehört der Kampf, um möglichst gute, möglichst hohe und möglichst würdige Bedingungen für diejenigen, die keinen Job haben, aus welchem Grund auch immer, um dann daraus mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dafür zu kämpfen, dass solange es die Lohnabhängigkeit gibt, diese so gut wie wir nur dies erringen können, auch für uns ausgestaltet ist. Denn nur wenn wir uns Ansprüche erlauben, können wir auch mehr wollen, uns an Grenzen des Bestehenden reiben und in eine wirklich bewusst und emanzipatorisch, aber auch solidarisch für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Heute, solange Lohnabhängigkeit und immer knapperes Gut, Lohnarbeit immer knapper werden und immer abhängiger machen, müssen wir uns allein aus psychologischen Gründen des Selbsterhalts verbieten, Träume zu haben. Und wer keine Träume hat, ist eigentlich jetzt schon gestorben, so meine These. Und damit komme ich zu einem viel kürzer, ich verspreche es euch, zu dem notwendigen Nebenbedingung, wenn denn wir eine Organisation hätten. Ich stelle das bewusst zurück, welche Form das ist. Muss es der DGB sein? Muss es eine bürokratische Organisation sein? Sind heutzutage gerade mit Mitteln der modernen Kommunikationstechnik nicht zum Beispiel ganz andere Organisationsformen viel zielführender, viel sinnvoller? Neben dieser Frage denke ich mal, ist die wichtigste Bedingung dann aber auch eine zu erfüllen, sowohl für die Veränderung einer gewerkschaftlichen Organisation als auch für die Machbarkeit einer anderen Organisation, eine durchaus individuelle, im kollektiven Sinne individuelle, weil ich meine, dass auch ein wünschenswertes, starkes, emanzipatorisches Kollektiv einer Gewerkschaftsbewegung nur so stark ist, wie jeder Einzelne es auch ist. Und neben der Möglichkeit, Ansprüche zu entwickeln und sie zu stellen, durch die Option einer besseren Absicherung im Falle des Verlustes eines bescheuerten Lohnarbeitsjobs, gibt es noch eine zweite Bedingung für wirklich bewusstes Leben und Kämpfen und eine emanzipatorische Bewegung, nämlich dass jeder von uns die durchaus verständliche, aber für eine Bewegung tödliche Bequemlichkeit aufgibt. Wir wollen ein besseres Leben, ich möchte es zumindest, aber um dieses zu erringen und dann auch zu erhalten, werden wir nicht umhin kommen, uns darum auch tatsächlich zu kümmern, tagtäglich zu kümmern und dafür auch Risiken einzugehen. Wer eine Gewerkschaftsbewegung erwartet, die ihm den Hintern abputzt und in allen Risikofällen auch absichert, der ist vielleicht mit dem DGB, wenn er denn dann seine Grundarbeit täte, durchaus zufrieden und gut bedient. Ich glaube aber, dass wir nur dann, ob bestehende Gewerkschaft oder eine bessere Gewerkschaftsbewegung, nur dann erringen, wenn jeder von uns sich auch zuständig fühlt. Zuständig fühlt dafür, selbst dafür, wie meine Arbeitsbedingungen sind. Wie sehr ducke ich vor meinem Vorgesetzten? Ducke ich vielleicht mehr als notwendig? Gehe ich über das Notwendige von mir abgepresstem Maß hinaus in freiwilliger Vorbeugung, in freiwilliger Unterdrückung, auch in freiwilliger Mehrarbeit, im Sinne auch durchaus nicht nur in zeitlichem Sinne, sondern auch im Sinne von Mitdenken, mitorganisieren, mithelfen. Denn mit solchen Surplus an Leistung, die über den Arbeitsvertrag, über den notwendigen Erhalt unserer Existenz durch Lohnarbeit hinausgehen, damit retten wir den Kapitalismus tagtäglich und damit konstituieren wir ihn tagtäglich neu, während wir vielleicht zweimal pro Jahr auf die Straße gehen und sagen, wir zahlen nicht für eure Krise. Im Alltag tun wir es aber tagtäglich und wir zahlen nicht nur für die Krise und die letzte und die kommende ebenfalls, sondern wir sind diejenigen, die mit unserer unbezahlten Mitarbeit, mit unserem Mitdenken, mit unserer Akzeptanz der Wettbewerbsbedingungen, der Wettbewerbszwänge, dass wir mit dieser Akzeptanz kapitalistischer Verwertungslogik diesen Kapitalismus tagtäglich erhalten. Ich glaube, ohne diese tägliche Mitarbeit von uns allen, ich will euch nicht unterstellen, dass sie bewusst stattfindet. Die ist teilweise schon vom Kleinen auf anerzogen und findet unbewusst statt. Aber ohne diese von uns freiwillig geleistete Mitarbeit wäre der Kapitalismus, glaube ich, schon längst zusammengebrochen. Wenn wir denn tatsächlich mehr von uns und vom Leben erwarten würden, uns leisten würden, höhere Ansprüche zu stellen. Und wie gesagt, nicht nur mitdenken, miterhalten, den Kapitalismus und die Verwertungszwänge genauso wie Konkurrenz mittragen. Das ist der eine Punkt der Bequemlichkeit, die wir uns angetan haben, um nicht aufzufallen, um nicht Ärger zu kriegen, um Konflikten aus dem Wege zu gehen, um den Job nicht zu gefährden. Das andere ist durchaus ein Gefallen am Stellvertretertum. Damit meine ich nicht nur den Betriebsrat, damit meine ich auch den gewerkschaftlichen Apparat, damit meine ich auch den politischen Apparat. Es ist Bequemlichkeit zu sagen, das regelt jemand für mich und wenn er es nicht richtig tut, er tut es nie richtig, dann können wir irgendwie am Feierabend, nach Feierabend beim Bier drüber schimpfen und am nächsten Tag wieder unser Leben, unsere Aufgaben, unsere Interessen dann in fremde Hände zu begeben. Diese Bequemlichkeit müssten wir auf jeden Fall aufgeben, denn auch die Gewerkschaftsbewegung, wie wir sie haben, und der DGB sind so, wie wir es zulassen. Und dafür muss man auf jeden Fall unbequem werden und erwachsen werden und sich für sein Leben selbst mitkümmern, darum kümmern, durchaus Konflikte eingehen, wo sie angebracht sind, dann würden wahrscheinlich auch die Konflikte, die angebracht sind, langfristig weniger werden. Das heißt, ich fasse mal zusammen die zwei Kerngedanken, wenn das vielleicht auch verkürzend klingt, aber die ausschlaggebenden zwei Kerngedanken in meinen Augen sind erstens Befreiung von der angeblichen Alternativlosigkeit der Lohnabhängigkeit. Schon allein im Kopf, auch wenn wir es faktisch nicht sofort machen können, beginnen wir im Kopf damit, stellen Ansprüche, suchen nach Alternativen und handeln auch gewerkschaftlich danach, anstatt diese Erpressbarkeit, in der wir sitzen, zu verstetigen. Und zweitens halt Aufgabe der Bequemlichkeit, nach Stellvertretern zu suchen, um sein eigenes Leben nicht in die Hand nehmen zu müssen. Das wäre es erstmal so. Wir haben jetzt natürlich, wie so oft, die Situation, dass die Kontroverse zwischen linken Gewerkschaftskritikern abläuft. Oder das ist, was Diskussion sein sollte, die quasi die so richtig einfach für die Gewerkschaft, wie sie es gibt und was sie auf dem Programm hat, eintreten würden, die sind ja wieder gar nicht da. Sodass jetzt schimpfen zwei Linke auf verschiedene Weise auf die Gewerkschaft. Und es geht ein bisschen darum, dass man die Feinheiten dieses Unterschieds, wie die drauf schimpfen, ein bisschen rausarbeitet. Das ist jetzt halt die Lage. Also geht es dann auch darum. Natürlich viel reeller wäre es mit einem Gewerkschafter, der einfach das Programm vertritt, dass die auch wirklich betätigen, über das Programm zu reden, das sie eben betätigen. Aber man muss halt die Diskussionspartner nehmen, die man kriegt. Ein paar harte, klare Thesen machen, dann kriegen wir auch den Unterschied raus, der zwischen, wie die Meg argumentiert und wie ich das mache, deutlich werden kann. Ich meine, jetzt sagen wir mal, Überschriften zu machen, wie über die heutige Veranstaltung, Kooperation oder Klassenkampf oder andersrum. Die Überschrift ist nahezu trivial in der heutigen Situation. Ja, jeder weiß doch, dass die Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich orientiert sind, dass sie Klassenkampf für absurd halten und für vorgestrig. Also dieses Oder ist gar keine wirkliche Frage, sondern das ist eigentlich der Wunsch der Veranstaltung. Man möge statt Kooperation Klassenkampf auf die Tagesordnung setzen. Von da aus ist es einerseits furchtbar leicht, den Gewerkschaften, dem DGB, wie er existiert, eben vorzuwerfen, dass er lauter wirtschaftliche Vernunft an den Tag legt, wenn er im Konflikt mit dem Kapital um Tarife und Löhne streitet, dass seine eigenen Vertreter im Betrieb Co-Management betreiben und selber die Arbeiter verwalten und die Belegschaft verwalten im Sinn des Betriebs, dass der DGB-Chef Sommer steht ein bisschen dafür, dass die Gewerkschaft saugut ist im Jammern und Betteln. Und darüber klagen, dass die Gerechtigkeit ausbleibt. Ja, das ist alles leicht festzustellen und es ist berechtigt, das festzustellen. Dem allem sieht man die Unterordnung der Interessen derer, die die Gewerkschaften vertreten, unter die Erfordernisse und Bedürfnisse und Interessen der anderen Seite, unter die Interessen des Kapitals, leicht an. Zweitens, es ist auch leicht, und in der Linken üblich, der Gewerkschaft eine konsequentere Vertretung der Arbeiterinteressen anzuempfehlen oder sie dazu aufzufordern, ihr die Inkonsequenz vorzurechnen und Konsequenz zu verlangen. Das halte ich allerdings für verkehrt. Ich möchte sagen, also wie es die Linke, die, von den Linken, von der DKP, von den MLPD und so weiter, kennt man die Art. Man stellt sich zu der Praxis der Gewerkschaften und wenn die 5 Euro in der Stunde oder 5 Euro mehr oder 5% mehr verlangen, dann sind die Linksradikalen die, die sagen 7% mehr. Und wenn die Gewerkschaften einen Warnstreik ausrufen, dann sagen die Linksradikalen echt streiken. Ein bisschen mehr, also quasi das, was die tatsächlich machen, um höhere Forderungen und größere Kampfbereitschaft überbieten. Das ist die gängige Gewerkschaftskritik, die eben der Gewerkschaft abverlangt, sie soll Arbeiterinteressen konsequenter vertreten. Und dagegen möchte ich sagen, die Forderung ist verkehrt. Arbeiterinteressen kann man gar nicht besser vertreten. Vielleicht anders. Gewerkschaften müssten nicht so sein, wie der DGB ist. Aber die Interessen der Lohnarbeiter in dieser Gesellschaft sind selber eine so vertrackte Angelegenheit, dass man die gar nicht vernünftig, konsequent vertreten kann. Deswegen meine ich auch, dass die verbreitete Aufteilung, du hast es vorhin halb distanziert zitiert, ich weiß nicht, ob du das wirklich distanziert oder nicht distanziert zitiert hast, die verbreitete Aufteilung, ja, ja, die Gewerkschaften sind halt zuständig für die Interessensvertretung der Arbeiterschaft im Kapitalismus und es reicht den Radikaleren natürlich überhaupt nicht. Sie meinen, es müsste die systemtranszendierende Perspektive, es müsste die Perspektive einer sozialistischen Gesellschaft obendrauf gesetzt werden, dazukommen, hinzukommen. Mit dem Gedanken, im Kapitalismus machen Sie das Richtige und Nötige, vielleicht auch mit dem Gedanken, im Kapitalismus machen Sie nicht das Mögliche und Nötige. Aber die sozialistische Perspektive, die kapitalismusumstürzende Perspektive, die wäre eine Zutat. Und man könnte quasi so Frieden schließen zwischen den Radikalen und den Gewerkschaften, wie sie es gibt, mit dem Ton, naja, in eurem begrenzten Feld macht ihr es schon irgendwie, wie das gemacht gehört. Aber in unserer weiteren Perspektive bleibt es natürlich weit zurück. Dieses Sorte Friedensschließen möchte ich nicht mitmachen, möchte ich angreifen und sagen, nein, es ist umgekehrt. Das hast du durchaus auch mit deinen Worten vertreten. Es ist umgekehrt, weil sie diese Erwerbsquelle, die die Arbeiter in dieser Gesellschaft haben, verteidigen und benutzen wollen, weil sie was übrig haben für die Erwerbsquelle des Lohnarbeiters. Das ist ihre Basis. Aus der wollen sie was machen. Deswegen machen sie auch im Kapitalismus alles verkehrt. Also nicht, sie machen schon irgendwie richtig, aber die sozialistische Perspektive fehlt, sondern weil sie diese Erwerbsquelle gar nicht kritisieren, machen sie auch hier ja, alles verkehrt nochmal. In einer anderen Weise der Gedanke ausgedrückt. Bei den Gewerkschaften passt der Grund, warum es sie geben muss und der Zweck, für den es sie gibt, nicht zusammen. Das muss ich ein bisschen erläutern. Der Grund, warum es sie geben muss oder gibt und der Zweck, für den es sie gibt. Man denkt, es wäre ein und dasselbe. Passen da nicht zusammen. Was meine ich damit? Und ich meine das durchaus so im Sinn von Gewerkschaften sind einmal gegründet worden. Ob das heute noch jeder, der unter dem Druck des Betriebsrats einen Beitrittsantrag unterschreibt, genauso sieht, weiß ich auch nicht. Aber im Prinzip sind Gewerkschaften einmal gegründet worden. Aus einer Erfahrung heraus. Aus der Erfahrung heraus, wenn man mit seiner Fähigkeit, seine Arbeitsbereitschaft anzubieten, seinen Erwerbssucht arbeiten geht, und den Arbeitgebern ihren Weg lässt, dann kommt heraus, dass man von der Arbeit nicht einmal leben kann. Das ist die Erfahrung, die der Gründung von Gewerkschaften in jedem Fall zugrunde liegt. Sie müssen sich zusammenschließen, damit sie überhaupt irgendeine Rücksicht für das, wofür sie arbeiten gehen, nämlich sie müssen leben, sie müssen irgendeine Geldquelle haben. Sie müssen sich zusammenschließen, um irgendeine Rücksicht erzwingen zu können. Denn von selbst findet Rücksicht nicht statt. Im Gegenteil, das Geschäfterunternehmen besteht darin, Gewinn zu machen, und der Gewinn besteht darin, eine Differenz zwischen den Kosten, die der Betrieb hat, und den Preisen, die er erzielen kann, herbeizuführen. Und in dem Kampf um diese Differenz ist der Lohn nach zwei Seiten hin das entscheidende Mittel. Einerseits nach der Seite, dass der Unternehmer sich damit Leistung kauft, und davon will er mit dem Geld, das er ausgibt, möglichst viel kaufen. Schon auch damit er möglichst wenig Arbeitern Lohn zahlen muss. Lange Arbeitsstunden, Arbeitsverdichtung, hohe Leistungsstandards und, was heute so gültig ist, eine enorme Flexibilität der Arbeit, sodass die Arbeitskräfte ganz unabhängig davon, wann sie frei haben und nicht frei haben, im Grunde immer dem Betrieb zur Verfügung stehen und ihre Freizeit die variable Größe des Betriebsbedarfs ist. Nach der Seite der Leistung, nach der Seite des Geldes, das dafür bezahlt wird, ist der Lebensunterhalt der arbeitenden Menschen eine leidige Unkost dessen, worum es in der Wirtschaft geht. Der Lohn ist fürs Unternehmen umso nützlicher, je weniger man dafür bezahlen muss, die Leistung zu kriegen. Und deswegen ist die Tendenz von der Seite der Unternehmer her eindeutig, den Lohn immer weiter nach unten zu drücken, wenn das zu machen ist. Man muss ernsthaft diesen Satz sagen: Jeder Sklavenhalter war mehr interessiert daran, dass seine lebendigen Arbeitsinstrumente genug zu fressen kriegen und gesund bleiben, als es der moderne freiheitliche Unternehmer ist, der sich Arbeitskräfte auf Zeit vom Arbeitsmarkt holt. Der Sklavenhalter, der hat nämlich Eigentum zu verlieren gehabt, wenn der Sklave umkippt. Der Arbeitgeber muss bloß schauen, ob auf dem Arbeitsmarkt das Angebot groß genug ist. Und nichts von dem, das klingt jetzt alles sehr fundamental und Manchester-Kapitalismus-mäßig, nichts von dem ist irgendwie überholt. Das bezeugt und verrät immerhin die Mindestlohndebatte in Deutschland. Das, 8 Millionen hast du vorhin gesagt, im Niedriglohnsektor beschäftigt sind und dort arbeiten und Löhne kriegen, von denen sie ein Leben nicht bestreiten können und schon gleich nicht eine Familie unterhalten. Das Zweite, was jeder Gewerkschaftsgründung an Einsicht zugrunde liegt. Also das Erste war die Einsicht, vom Arbeiten kann man nicht leben. Dass man einen Beitrag zu dem Gesamtwerk Produktion und Verteilung leistet, das ist keine hinreichende Bedingung, um leben zu können in dieser Wirtschaft. Die zweite Erfahrung, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, als Einzelner ist der Arbeitnehmer der Festlegung von Preisen und Konditionen, die die Unternehmer machen, wenn sie Leute einstellen, absolut hilflos ausgeliefert. Zweite Erfahrung ist die absolute Ohnmacht des Einzelnen. Was aus ihm wird, entscheidet ganz das Interesse der anderen Seite. Sie haben sich zusammengeschlossen, um als Kollektiv der Arbeitenden Druck ausüben zu können, um als Kollektiv Nein sagen zu können und damit überhaupt so etwas wie eine Verhandlungsposition zu erzeugen. Warum sind Sie eigentlich so unbedingt ausgeliefert? den Angeboten der Unternehmerseite, wenn sie Arbeit suchen. Deswegen, weil, bei Marx heißt es, dieser doppelt freie Lohnarbeiter, weil der Mensch mit seinem Arbeitswillen in dieser Gesellschaft noch nicht mal in der Lage ist, Arbeit auszuüben, auf eigene Faust und auf eigene Rechnung. Der Mensch kann die ihm notwendige Arbeit, denn er muss Geld verdienen, damit er leben kann, er kann die ihm notwendige Arbeit gar nicht einfach erledigen, wenn er meint, er braucht's und wenn er meint, er will's. Denn die Produktionsmittel, die nötig sind, um auf dem Stand der Produktivität auf den Markt Waren oder Dienste anzubieten, für die man auch Geld kriegen kann, die Produktionsmittel besitzen andere. Steht da einen Schrubber, kann sich vielleicht jeder kaufen und sagen, ich habe einen Schrubber, das ist ein Produktionsmittel. Aber mit dem Produktionsmittel kann man sich halt in der heutigen Welt nicht mehr sehen lassen, wo eine automatische Fabrik dasteht. Und man sieht ja auch die Versuche von Arbeitslosen, sich selbstständig zu machen, ohne großes Vermögen. Sie enden alle mit so Imbissbuden. Also mit trostlosen Formen des Versuchs, einen Erwerb ohne Arbeitgeber zu finden. Weil in Wahrheit jeder echte Erwerb in dieser Gesellschaft nur über einen Arbeitgeber läuft. Das macht die Sache der wirklich absoluten Abhängigkeit aus. Die Leute sind wirklich auf das Angebot der Gegenseite unbedingt angewiesen. Denn sie sind in der hilflosen Lage, arbeiten zu müssen und die Mittel, die Arbeit wirksam machen, nicht zu besitzen, weil die besitzen andere. Das ist die zweite Einsicht, die der Gründung von Gewerkschaften auch historisch zugrunde liegt. Da mache ich jetzt einen Schluss raus, den macht nicht mehr jeder Gewerkschafter mit. Aber den sollte man mitmachen und der Schluss liegt wirklich nicht weit. Der Schluss heißt, wenn das die Bedingung des Arbeitens ist, andere besitzen die Produktionsmittel, alle Bedingungen der Arbeit. Man selber besitzt die bloße Bereitschaft und die ist ohnmächtig ohne die Mittel, die die anderen haben. Wenn das die Grundlage des Vertragsverhältnisses ist, in das die beiden einwilligen am Schluss, dann ist klar, dass sich da hinterher nicht zwei irgendwie gleiche Parteien um den Ertrag des Sozialprodukts streiten. Wie es zum Kapitalismus natürlich immer gehört, dass sich zwei um Preise streiten. Auch Unternehmer untereinander streiten sich um Preise. Jeder will möglichst wenig zahlen und möglichst viel kriegen. Formell ist der Arbeitnehmer auch nichts anders. Auch der möchte möglichst wenig zahlen, das heißt in dem Sinn möglichst wenig Leistung bringen müssen, und auf der anderen Seite möglichst viel kriegen, möglichst viel Lohn kassieren. Aber diese Analogie zu allen anderen Handeltreibenden ist ein Irrtum. Die Analogie ist eine Täuschung. Denn in diesem Fall sind nicht zwei selbstständige ökonomische Subjekte, treffen aufeinander, die dann um die Größe des Ertrags konkurrieren. Sondern da trifft die eine Seite mit ihrem Wunsch, von Arbeit leben zu können, auf die andere Seite, deren wirtschaftliches Mittel der Besitz der Produktionsmittel ist, der ausschließende Besitz der Produktionsmittel, sodass die Seite der Unternehmer ihr Interesse zur Bedingung des Vertrags machen kann. Da gibt es nicht ein Sozialprodukt und hinterher sagen die einen und die anderen, wie viel kriegen ich davon ab? Sondern das Sozialprodukt kommt überhaupt nur zustande, wenn das Interesse der Unternehmer befriedigt ist. Das Interesse der Unternehmer ist nicht auch ein Interesse neben dem anderen, sondern das Interesse der Unternehmer ist die Existenzbedingung des anderen Interesses. Leuchtet es ein? Deswegen ist völlig klar, wie immer man das Interesse vertritt, das Interesse der Arbeitnehmer, auch was abzukriegen. die Hauptsache, dass das andere Interesse den Vorrang genießt, dass das andere Interesse zuerst kommt, dass der Gewinn stimmen muss, sonst gibt es überhaupt keine Produktion und keine Arbeitsplätze und keinen Streit um den Lohn. Dieser Vorrang, diese Unterordnung ist die Bedingung des ganzen Vertragsverhältnisses und nicht etwa etwas, worum man im Vertragsverhältnis streitet. Das drückt schon aus. Das ist ein Verhältnis, das geht im Prinzip nicht zu korrigieren. Da können sich die Arbeiter gerne zusammenschließen und sagen, wir fordern Lohn. Aller Lohn, der rauskommt, hat den Gewinn zu seiner Voraussetzung. Sonst kommt er auch gar nicht raus. Also, das ist ein Verhältnis, das kann man nicht in Ordnung bringen. So, jetzt, das war ein Schluss von mir aus dem von Gewerkschaften irgendwie immer noch gewussten Grund, warum es Gewerkschaften gibt und braucht. Der Grund war, Nummer eins, weil man von Arbeit nicht mal leben kann, wenn man es den Unternehmern überlässt, den Lohn festzusetzen. Und Erkenntnis zwei, weil man als einzelner Arbeitnehmer absolut ausgeliefert ist. Jetzt kommt die andere Seite. Die Gründe, warum es Gewerkschaften gibt, war meine Rede, passen nicht zu dem Zweck, für den sie es gibt. Die Gründe sind zwei fundamentale Momente dessen, was man Ausbeutungsverhältnis nennt. Die Gründe, warum es Gewerkschaften braucht, sind das Ausbeutungsverhältnis dieser Wirtschaft. Und der Zweck, für den es Gewerkschaften gibt, ist, damit wollen wir zurechtkommen. Würden Sie den Gründen nachgehen, dann käme die Idee, damit will man zurechtkommen, gleich gar nicht auf. Das will man loswerden, das will man bekämpfen, das will man kaputt machen. Wäre der korrekte Schluss aus den Erfahrungen, die ja auch der Gründung von Gewerkschaften zugrunde liegen. Wenn sie dann gegründet sind und ihren Zweck verfolgen, dann heißt der Zweck jetzt auf einmal umgekehrt, aus diesem Ausbeutungsverhältnis, da machen wir was draus. Muss man sich den Widersinn dieses Projekts vor Augen stellen, den können wir nämlich so ausdrücken. Wir benutzen das Ausbeutungsinteresse unserer Ausbeuter, um uns selber besser zu stellen. Nicht wir weisen das zurück, wir machen das kaputt, sondern wir benutzen das Ausbeutungsinteresse der Ausbeuter, um uns selber besser zu stellen. Ja, was kann da noch rauskommen? Da merkt man, Gewerkschaften sind Organisationen, die sind parteiisch für die Erwerbsquelle des Lohnarbeiters im Kapitalismus. Und deswegen sind sie so widersprüchlich und so verkehrt wie die Erwerbsquelle selber. Da merkt man, dass die Arbeitnehmerschaft wirklich auf den Formalismus der Freiheit hereinfällt. Sie sind auch freie Subjekte. Sie können auch um den Preis ihrer Ware wuchern, wie es jeder kann in der Marktwirtschaft. Sie können verhandeln, sie können auch nicht abschließen. Ja, können sie. Und der Formalismus der Freiheit, sie sind quasi Händler in eigener Sache, wie andere Händler in Öl oder in Getreide sind. Der Formalismus der Freiheit den ziehen Sie dem Inhalt, mit dem Sie handeln, total vor. Sie tun so, als ob Sie, weil Sie frei sind, weil es erlaubt ist, um den Preis der Ware zu feilschen, als ob Sie deswegen den Preis der Ware wirklich bestimmen und zu einer Höhe bringen könnten, von der Sie, mit der Sie sich gutstellen. Tatsächlich findet der ganze Handel überhaupt auf Basis der Unterordnung der Arbeit und des Kapitals statt. Und die wird nie mehr korrigiert und nie mehr widerrufen und auch noch nicht mal irgendwie materiell ausgeglichen oder kompensiert für die Schäden. Also das, meine ich, ist die wichtige Grundlegung für die weiteren Überlegungen. Gewerkschaften sind parteiisch für die Erwerbsquelle des Lohnabhängigen im Kapitalismus. Und dann deklinieren sie vom Standpunkt, diese Erwerbsquelle soll funktionieren, alle Erfordernisse dieser Erwerbsquelle durch. Ja, bis hin zu Arbeitsplatz verteidigen, Standort Deutschland verteidigen. Und womit? Immer mit dem eigenen Verzicht. Da wäre ich jetzt eigentlich mit diesem Einleitungsstatement fertig. Und wir könnten erstmal einen ersten Punkt setzen und sagen, so, das waren jetzt die paar Versuche, Fundamentals zu sagen. Und vielleicht ist das auch schon gut genug dafür, dass man in den Streit über die Sache eintritt. Vielleicht aber auch nicht, dann würden wir weitergehen und über, wie schauen auf dieser Basis gewerkschaftliche Forderungen und das Geltendmachen, also der Inhalt von Forderungen aus. Das war jetzt bloß die Ankündigung, das wäre der nächste Punkt. Soll aber überhaupt nicht sein, dass man jetzt den nächsten Punkt macht. Ist besser, wir reden erstmal über das Gesagte. Jetzt hast du sie verführt. Wenn sie sich verführen lassen. Ja. Machst du die? Gibt es keine Wortmeldung oder traut sich niemand? Sollen wir weitermachen? Oder redet mit uns? Also ich nehme das jetzt mal als Zustimmung, dass wir vielleicht mit dem inhaltlichen Block beginnen. Wofür kämpfen Gewerkschaften? Ich habe von meiner Seite relativ wenig dazu zu sagen, weil ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass solange irgendwie durch den Zwang, Arbeitsplätze zu erhalten, zu retten, zu schaffen, die Forderungen niemals so gestaltet sein dürfen, dass sie dem Kapital so wehtun, dass es dann halt Arbeitsplätze abschafft oder abwandert, also wehtut. Und ich glaube, das beste Beispiel aktuell dafür ist halt die Mindestlohnforderung, die eindeutig zu wenig ist, um hier in Deutschland davon zu leben, insofern nicht dem Kapital wehtun darf, aber gleichzeitig hoch genug ist, um Konkurrenz aus dem Ausland abzuhalten. Und mit anderen Worten ist es nichts anderes als das Gegenteil dessen, was eine Organisierung der Lohnabhängigen sollte, nämlich den Wettbewerb untereinander zu vermindern und nicht zu verstärken und schon gar nicht nationalistisch irgendwie sich abzukoppeln und abzuwehren von Menschen, die genauso berechtigt sind, irgendwie ihr Leben zu tristen und deren Ansprüche genauso berechtigt sind. Also da kommt auch der nationalistische Charakter auch noch nebenbei durch. Das halte ich für nicht diskussionswürdig insofern, weil für mich ist das eine ziemlich klare Sache, belehrt mich eines Besseren oder Peter macht das. Ich würde lieber vielleicht mal in die Debatte werfen, wie Arbeitskämpfe aussehen würden, Forderungen aussehen würden, vom Hintergrund dessen, was ich mir so als vernünftige Gewerkschaftsarbeit vorgestellt habe, die halt die Lohnabhängigkeit nicht umwirbt und stabilisiert, sondern eher bekämpft. Und zwar ist es der Fall der Kämpfe gegen Betriebsschließung. Ihr hattet in Berlin auch schon einige davon. Und wir berichten im Lebernet ja auch immer darüber, allerdings mit einem weinen Auge, weil es immer Kämpfe sind, zu denen die Betriebsräte und die örtliche Gewerkschaft quasi es gezwungen wird, die sehr schnell von denen dann okkupiert werden, nicht gegen Betriebsschließung, sondern zu kämpfen um einen besseren Sozialplan, an dem teilweise dann auch noch gewerkschaftliche Bildungsstätten beziehungsweise Beschäftigungsgesellschaften, jetzt habe ich den Begriff, beteiligt sind. Und am Ende jammert jede Belegschaft, wir kämpfen für uns allein, wir sterben für uns allein, jeder vereinzelt. Und ich denke mal, das kann auch gar nicht anders sein, wenn man halt eben um Arbeitsplätze kämpft, die rein ökonomisch betrachtet, objektiv betrachtet, tatsächlich überflüssig sind nach kapitalistischen Richtlinien. Der Kapitalismus ist eben keine Beschäftigungsgesellschaft, auch wenn sie uns weismachen, wir als erwachsene Menschen würden Beschäftigung brauchen. Deswegen ist meine Alternative, die leider bei Gewerkschaftslinken noch nicht mal auf Zustimmung gestoßen ist, dass man diese vereinzelten Kämpfe durchaus vergesellschaften, vereinen kann, vernetzen kann, ganz einfach mit einer anderen Forderung. Wenn jede Belegschaft nicht sagt, wir sind gegen den Arbeitsplatzabbau oder gegen die Betriebsschließung, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, ist immer die Parole. Wenn sie stattdessen sagen würden, wir kämpfen gegen Hartz IV oder wir kämpfen für eine Erhöhung von Hartz IV auf sofort erstmal zunächst einmal 1.000 Euro und Abschaffung aller Schikanen und entwürdigen Sanktionen oder wir kämpfen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, nichts anderes wäre dann irgendwie ein derart gestaltetes Hartz IV. Das wäre eine politische Forderung, die alle vereinen würde. Und wenn die Gewerkschaftsapparate sagen, wir kämpfen aber gegen einzelnes Kapital und nicht gegen den Staat, deswegen machen wir auch keine politischen Streiks, weil wir das Streikrecht nicht haben, dann sage ich dazu erstens, wo ist heutzutage der Unterschied zwischen Einzelkapital und dem generalbevollmächtigten Staat sozusagen. Nebenbei gesagt ist Staat nun mal auch einer der größten Arbeitgeber noch. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Und beim Mindestlohn haben Sie ja gezeigt, dass Sie diese Probleme auch nicht haben, Forderungen an den Staat zu stellen. Und ein Streikrecht, ein politisches, das erbettelt man nicht bei der Regierung als Gesetz, das nimmt man sich einfach. Das wäre so meine Idee, wie man dann anders kämpfen könnte und nicht vereinzelt irgendwie in Konkurrenz oder in Einsamkeit untergeht, jeder Betrieb für sich, jede Belegschaft für sich, sondern diese Kämpfe wirklich vernetzen könnte, indem sie alle eine gemeinsame Perspektive haben für ein würdiges Leben, auch ohne Arbeitsplatz. Wir haben ja auch ein Publikumsmikro, das würden wir dir dann einfach geben. Na, wir schon. Ja, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Die Schau vielleicht nicht so gut. Wir haben das Problem nicht, wir verstehen schon. Hallo, versteht man? Ja. Aber eigentlich ist es bei der Gewerkschaft so, also so habe ich es immer erlebt, so wie man mal die Frage stellt, was hat man denn als Arbeiter überhaupt von dieser Wirtschaftsordnung oder wäre es nicht zumindest eine Zukunftsperspektive, diese Wirtschaftsordnung eben abzuschaffen? Im besten Falle wird man als Spinner abgetan. Ne? Oder eben, so wie ich es eigentlich auch kenne, dass man sagt, naja, also solche Fragen diskutieren wir hier nicht. Und also es ist wirklich... Ich habe es schon oft erlebt, da ist bei den Gewerkschaften überhaupt keine Bereitschaft vorhanden, überhaupt mal darüber zu sprechen, dass es zumindest eine langfristige Perspektive wäre. Und solange das so ist, möchte ich schon sagen, bei den Gewerkschaften ist da Hopfen und Malz verloren. Ne? Und nicht nur bei irgendwelchen Funktionären, dass die ein Gespräch darüber abbühlen. Selbst die sogenannten einfachen Mitglieder sind in ihrer weiten Mehrheit, also ein Gespräch darüber, überhaupt nicht zugänglich. Ja. Okay, danke. Danke. Ja, jetzt muss man ein bisschen entscheiden, wie wir weitermachen, weil im Grunde hat die MEC unsere Ordnung kaputt gemacht. Das waren die Kampfinhalte. Ach so. Ah ja, okay. Ja, stimmt, kann man auch sagen. Also ich habe gedacht, man spricht über die Tarifforderungen, ein bisschen wenigstens, kann ich ja jetzt machen, und hätte den Arbeitskampf weiter hinter vertagt, aber egal. Um nochmal deutlich zu machen, worauf ich raus will und was ich als, wo mein Gewicht sein soll. Ich möchte ein bisschen auf der Notwendigkeit rumreiten, dass die Vertretung von Arbeiterinteressen so jämmerlich enden. Wenn man das nicht gelten lassen will, und natürlich will man das nicht gelten lassen, dann ist die Verabschiedung vom Arbeiterinteresse selber erforderlich. Die Kritik der Erwerbsquelle selber, und das ist nämlich das, der gegenüber verhalten sich die Gewerkschaften übrigens auch radikalere, sehr affirmativ, sehr bestätigend. Dieses "Wir haben doch ein Mittel, unsere Arbeit", das ist der große Irrtum der Arbeiterschaft. Und dem nachgehen, dessen Logik folgen, dann endet es schon auch so ähnlich, wie man es jetzt kennt. Will ich noch, also jetzt mein Punkt über Tarifforderungen so ein bisschen reinbringen und in Bezug auf MEX-Vorschläge noch ein bisschen vertagen hinter. Die Vorschläge gehen auf, was du sehen würdest oder haben wolltest, dass Gewerkschaften sich stattdessen aufs Panier schreiben, sich stattdessen vornehmen, ja, echten Mindestlohn, der echt den Menschen sicherstellt, plus die Lebenssicherung von Leuten, auch wenn sie keine Arbeit haben, sodass sie nicht in die erpresste Lage geraten. Das waren so die Richtungen, die du angesprochen hast. Ich will nach einem Punkt deutlich machen. Die Gewerkschaften in ihrer Entschlossenheit aus der Lohnarbeit zu machen, was damit zu machen geht, sehen ihren Gegner ganz verkehrt. Und sind deswegen auch in ihrem Fordern auf einer ganz anderen Ebene, als wir das hier untereinander bereden. So rationell, dass sie sagen würden, naja, natürlich hätten wir gern mehr und bräuchten wir mehr, aber man darf dem Kapital nicht schaden. Ja, man kann sagen, irgendwo ist es schon die Grenze, aber das machen die sich noch nicht mal so bewusst. So wird noch nicht mal wirklich argumentiert. Da würde ja glatt noch die Unverträglichkeit der Kapitalrechnung mit den eigenen Ansprüchen so halb zum Thema werden. Wenn Gewerkschaften Löhne fordern, dann hat man natürlich das Grundprinzip, sie wollen mehr Geld kriegen. Aber was sagen sie dazu? Sie begründen es. Und sie begründen es nicht mit: dem Kapitalisten muss man sowieso alles wegnehmen, denn freiwillig gibt er nichts her, also schauen wir, dass wir ihm wegnehmen, was man ihm wegnehmen kann. So denken die gar nicht. Die denken von einem Gemeinschaftswerk her, die tun so, als ob eine kapitalistische Volkswirtschaft eine Art Zusammenarbeit zum Wohle aller wäre. Und melden dann eigene Ansprüche an, mit dem Verweis darauf, wie nützlich für die Ergebnisse dieses Gemeinschaftswerks gewesen sind. Das geht los, wie werden Lohnforderungen begründet? Fangen wir an mit erstens: sie wollen am Produktivitätsfortschritt beteiligt werden. Da steckt die ganze Unterordnung schon drin. Die Unterordnung, nämlich der ganze Produktivitätsfortschritt, ist doch gar nichts anderes, als dass die Unternehmen neue Technologien anwenden, um Arbeiter zu verbilligen, nach beiden Seiten hin. Arbeiter rauszuschmeißen, die man nicht mehr braucht, also auch nicht mehr bezahlen muss. Und anderes, nach der anderen Seite, die Arbeiter, die man noch bezahlt, intensiver, schneller, produktiver arbeiten zu lassen, sodass pro Stück der Lohn auch wieder sinkt. Produktivitätsfortschritt ist überhaupt nichts anderes als eine einzige arbeiterfeindliche Maßnahme. Jetzt sagen die nicht, sowas wollen wir verhindern, sondern die sagen, das wollen wir laufen lassen. Das wollen wir sehen. Aber an der Verarmung, die wir erleiden, wollen wir quasi geldmäßig beteiligt werden. Dass das immer den Fortschritt der Verarmung einschließt, wenn man dann am Produktivitätsfortschritt mit irgendeinem Prozent beteiligt wird. Das ist gegessen. Das nächste ist die andere Argumentation. Die andere Argumentation, warum Sie Lohn verdienen. Inflation, Inflationsausgleich. Was ist es? Es ist das Bemerken, dass die Arbeitskräfte übers Jahr automatisch ärmer werden. Nach beiden Seiten hin, die erste Seite habe ich gerade gesagt, Produktivitätssteigerung verbilligt ja ihre Leistung für die Firma. Nach der anderen Seite, das, was sie als Lohn heimtragen, wird im Maß der Inflation immer weniger wert. Und wer macht die Inflation? Natürlich die Unternehmer, die höhere Preise verlangen für ihre Waren, also ihren Gewinn dadurch steigern, dass sie ihr Produkt zu einem höheren Preis verkaufen können, während ihre Kosten gleich bleiben oder sinken. Jetzt wollen die Arbeitnehmer Entschädigung für Inflation. Auch das. Sie erinnern dran, dass doch die andere Seite schon die Gelegenheit zum Reicherwerden gekriegt hat. Und da wollen sie, ja, am Schluss kommt es dann nie raus, aber wollen sie wieder so schlecht gestellt werden, wie sie letztes Jahr gestanden sind. Ich weiß nicht, gibt es noch mehr Gründe für Lohnerhöhung? Wichtig ist eins, der Grund, warum sie es tun, kommt nicht vor. Der Grund, dass der Arbeiter vom Lohn leben muss, der steht im Hintergrund der Lohnforderung. Aber der ist nicht Gehalt der Lohnforderung. Anders ausgedrückt, die Lohnforderungen haben selber alle die Natur. Ihr habt doch das Jahr über mehr Gewinne erzielen können und wir haben es euch genehmigt, wir haben es geschehen lassen. Also könnt ihr doch zahlen, ohne dass es für euch ein Problem ist. Und an der Stelle werden sie dann kritisch gegen die Raffgier der Unternehmer. Die Raffgier der Unternehmer, man kennt es dann auch, sie sind dann kritisch gegen Maximalprofite. Und man hört sofort raus, Normalprofit ist gegessen. Wenn der Maximalprofit der Gegenstand der Kritik ist. Also alle Forderungen selber, wo sie fordernd auftreten, bekennen sie ihre Unterordnung unter den Vorrang der Zwecke der Gegenseite. So, das wäre mir jetzt gut genug erstmal für die Tarifforderungen. Vielleicht gehen wir über zu dem anderen Punkt. Ihr seht, Meg argumentiert anders. Die sagt Sätze der Art, Gewerkschaften, wie sie sich's vorstellte, sollten. Ich sage, Gewerkschaften, wie ich sie kenne, tun. Letzteres würdest du gar nicht bestreiten. Das ist nicht der Punkt der Uneinigkeit. Die Frage ist, ob man die zweite Seite mitmachen soll. Gewerkschaften sollten. Und an der Stelle möchte ich immer ein bisschen auf der Notwendigkeit, dass diese Vereine solche miesen Vereine sind, beharren. Ich möchte an die Notwendigkeit erinnern. Nehmen wir mal die beiden möglichen Forderungen, die du in den Raum gestellt hast. Das eine war, nicht antinational, also du hast, völlig richtig, die Mindestlohnforderung charakterisiert als, der ist so niedrig, dass man in Deutschland sowieso nicht davon leben kann, aber eins leistet er immer, das Fernhalten von ausländischen Konkurrenten, die dann das deutsche Niveau unterbieten würden. Das ist auch letzten Endes die Seite, mit der die Gewerkschaftsforderung Gehör findet bei der Regierung. Ja, polnische Arbeiter, wenn man sie schon formell reinlassen muss, weil das jetzt in der EU ausgemacht war, dann sollen sie sich nicht billiger anbieten können als Deutsche und nicht Deutsche arbeitslos machen und Polen kriegen die Posten. Das versteht die Regierung. So, und da sagst du jetzt, Gewerkschaften sollten nicht nationalistisch sein, sollten nicht Forderungen stellen, die andere ausschließen. Jetzt sage ich was dagegen. Gewerkschaften als Gewerkschaften stehen per se in der Konkurrenz um Arbeitsplätze. Und jede Gewerkschaft, die sich äußert, hat immer die Seite des Closed Shop mit an sich. Nicht, dass sie jetzt wirklich Closed Shop Politik machen würden, wie das in England und Amerika ausdrücklich der Fall ist. Closed Shop Politik heißt, wir vertreten unsere Mitglieder und unsere Leistung für unsere Mitglieder besteht darin, dass wir nicht organisierte Bewerber aus dem Betrieb raushalten. Ja, das heißt Closed Shop in einem sehr ausdrücklichen Sinn. Aber die andere Seite, Gewerkschaften stehen nun mal, Arbeitnehmer stehen in Konkurrenz um Arbeitsplätze. Das ist das Faktum. Und jede Positionierung, die es gibt, ist eine Positionierung in dieser Konkurrenz. Und die hat immer einerseits die Seite der Ausschließung nach außen und immer die Seite der Verzichtssolidarität nach innen. Mal ein Beispiel in Deutschland. Was in Deutschland so im Moment auch in den Gewerkschaften so kritisch rumdiskutiert wird, das ist die Sache GDL und ähnliche Gewerkschaften wie die GDL. GDL ist die Gewerkschaft der deutscher Lokführer. Das ist die Gewerkschaft, die sich mehr zutraut als Verdi oder wie heißen die? Die Eisenbahnergewerkschaften, das ist eine lange Abkürzung. Transnet ist die eine und jetzt gibt es noch eine andere. Also EVG. Also gut, nehmen wir die. Die Lokführer trauen sich mehr zu. Sie sagen, wir fordern für die Lokführer. Die haben einfach die Überzeugung, sie wären unverzichtbarer als die anderen. Sie bräuchten, damit die Züge fahren und die anderen wären bloß Begleitpersonal. Ob das stimmt, dahingestellt. Jedenfalls, die Solidarität von Verdi oder Transnet, nämlich sie machen eine Lohnverhandlung für alle Beschäftigten des Sektors, halten die Lokführer für, diese Solidarität ist eine einzige Forderung nach Verzicht auf Benutzung ihrer Erwerbsquelle. Denn sie könnten viel mehr rausholen, als das Verdi oder Transnet tun und wollen. Nach der Seite hast du Gewerkschaften konkurrieren und da konkurrieren dann Berufsgruppen mit der Meinung, ob sie stimmt oder nicht, ist schon egal, sie könnten mehr Durchsetzungsfähigkeit aufbringen, sie werden in einer härteren Weise gebraucht als andere. Und dieses Verhältnis der Ausschließung und inneren Einebnung, ja, Solidarität nach innen, was da immer Verzicht heißt. Ihr seid die besseren Berufsgruppen, verzichtet zugunsten der schlechteren. Und deswegen die Tendenz, es gründen sich Gewerkschaften aus, die sagen, naja, wir können mehr rausholen, wir tun es auch. Dieses Verhältnis ist dem Standpunkt aus der Erwerbsquelle Lohnarbeit was machen eigen. Ohne das geht's gar nicht. Anders ausgedrückt. Da wären wir uns dann sicher ganz schnell wieder sofort einig. Nur im Willen, den ganzen Laden zu stürzen, könnte man einen positiven gemeinsamen Willen haben. Ansonsten sind die Arbeitnehmer untereinander immer auch Konkurrenten. Und die Forderung, lass deine Konkurrenzinteressen fallen und setze sie hinter die Solidarität zurück, verlangt von den konkurrierenden Arbeitnehmern immer, die eine Seite ihres Interesses gegen die andere aufzugeben. Beide Seiten sind Teile des Arbeiterinteresses. Er hat sowohl das Interesse, ich hab doch meine Erwerbsquelle in meiner Arbeit und die will ich nutzen. Und das andere ist, bloß meine Arbeit zu nutzen, führt dazu, dass der Preis meiner Arbeit immer weiter sinkt. Ich muss gewerkschaftlich organisiert sein. Aber die gewerkschaftliche Organisation ist dann zugleich ein Verzicht auf die Nutzung meiner Erwerbsquelle, wie ich sie nutzen könnte. Und in dem Widerspruch stehen gewerkschaftliche Aktivitäten objektiv und nicht bloß, weil sie quasi konkurrenzlerisch denken und nicht solidarisch denken. Das hängt nicht am Denken. Der Widerspruch ist objektiver als bloß schlechte Meinungen. Mal so weit. Also, wenn ihr jetzt nicht streiten wollt, ich habe gedacht, ihr würdet gerne streiten wollen, wenn ihr schon da blöderweise unten sitzt, was wirklich nichts bedeuten soll, hierarchisch, dann möchte ich jetzt aber streiten, weil wir sind in der Analyse nicht wirklich auseinander. Aber trotzdem lege ich Wert darauf, zu betonen, dass mir jetzt eine Ist-Standsanalyse, die all das erklären soll, nicht ausreicht. Denn ich ging davon aus, dass auch euch der Ist-Stand zu Genüge irgendwie bekannt ist und ihr zu Genüge darunter leidet. Mir ist es schon wichtig, irgendwie aufzuzeigen, dass weder die Lohnabhängigkeit alternativlose Selbstzweck ist, noch die Gewerkschaften, so wie wir sie haben. Die Analyse ist natürlich richtig, aber so wie die Lohnarbeit ihren Zweck, nämlich Existenzsicherung, Vergesellschaftung, Anerkennung, soziale Kontakte und was da immer alles zu ihrer Rechtfertigung irgendwie uns erzählt wird, erfüllt keinen dieser Zwecke mittlerweile, sondern ist zum Selbstzweck geworden, wenn wir davon nicht leben können, wenn auf der Arbeit nicht mehr kommuniziert wird, nicht geredet wird, nicht ausgetauscht wird und Anerkennung bekommen wir sowieso nicht, sondern nur Angst und Angst und Angst. Bei Lohnarbeit ist es ganz einfach, aber dann erlaube ich mir an die Gewerkschaften, die gleichen Kriterien anzusetzen, auch die sind kein Selbstzweck. Damit meine ich nicht, tretet aus der Gewerkschaft aus. Ich finde schon, dass wir eine Organisation der Lohnabhängigen brauchen, in welcher Form auch immer, weil, wie gesagt, allein machen sie dich ein. Aber die hat bestimmte Zwecke zu erfüllen. Und das ist in meinen Augen erstens zumindest Bemühungen, die tatsächlich vorhandene Konkurrenz um das immer knapper werdende Gut Arbeitsplatz zumindest zu minimieren. Und zweitens, diese abhängige, diese angeblich alternativlose Abhängigkeit von dem immer knapper werdenden Gut Arbeitsplatz zur Existenzsicherung zumindest tendenziell zu bekämpfen. Wenn sie beides nicht tut und noch nie mal versucht es zu tun, dann stelle ich tatsächlich die Frage, wozu haben wir sie denn so, wie wir sie haben? Das liegt allerdings nicht an den Apparaten, die natürlich durchaus sich selbst ernähren möchten. Also ich bin, glaube ich, die Einzige, die daran arbeitet, sich selbst abzuschaffen, weil ich finde, wenn wir eine vernünftige, geile, kämpferische, emanzipatorische Gewerkschaftsbewegung hätten, würde es zum Beispiel das Lebernet nicht geben müssen. Die hauptamtlichen Gewerkschaften sind schon daran interessiert, auch ihre Arbeitsgrundlage zu behalten. Deswegen werden sie wohl kaum was dafür tun, den Kapitalismus abzuschaffen. Das ist dann die individuelle Interessenslage, aber die kollektive ist eine andere und daran muss ich sie auch messen. Deswegen reicht es mir nicht zu sagen, sie müssen es so tun. Und deswegen reicht es mir dann auch, das halte ich sogar für widersprüchlich bei dir, Peter, wenn du auf der anderen Seite die ursprünglichen Ziele der Gewerkschaftsbewegung nimmst, um deswegen Spartengewerkschaften zu verurteilen. Denn die Frage ist ja nicht unsolidarische Lokführer gegen eine Verdi, die solidarisch für alle kämpft, sondern es sind kämpferische Lokführer gegen eine Verdi, die solidarisch für keinen von den Berufsgruppen bei der Bahn etwas getan hat. Das ist ja die Alternative. Insofern finde ich den Vergleich ein bisschen schwierig. Und wenn schon Spartengewerkschaften zur Sprache kommen, dann sollten wir nicht darüber schweigen, wie unsäglich es ist, wenn der DGB zusammen mit dem Arbeitgeberverband eine Initiative gründet zu angeblicher Abwehr vor eben solchen kleinen Spartengewerkschaften, die der Gewerkschaftsbewegung vielleicht zeigen könnten, dass man kämpferisch sein kann und de facto dafür die Beschränkung des Streikrechts, unsere schärfsten Waffe, in Kauf nehmen und quasi mitfordern, Hand in Hand mit dem Kapital. Diesen Skandal muss man dann miterwähnen. Und da ist das Vorhandensein von Spartengewerkschaften in meinen Augen viel kleinerer Skandal. So, ich hoffe, jetzt gibt es aber wirklich was aus dem Publikum. Immer noch nicht. Doch. Also eben hast du zum Beispiel gesagt, das kollektive Interesse der Arbeiter wäre ein anderes als das, was die Gewerkschaft vertritt. Das verstehe ich jetzt erstmal gar nicht. Was soll denn das kollektive Interesse des Arbeiters, wenn der Gewerkschaft organisiert ist und will, dass da sich um seine Lohnhöhe gekümmert wird, was soll das dann sein? Also das wäre vielleicht auch mal eine erotische Geschichte dran zu erinnern. Also ich spreche von Lohnabhängigen, ne? Und damit meine ich auch die Erwerbslosen, die noch nicht Erwerbsfähigen, die nicht mehr Erwerbsfähigen. Also wir alle Lohnabhängigen. Unser kollektives Interesse ist doch niemals Lohnarbeit gewesen. Unser kollektives Interesse ist, etwas zu essen, zu trinken zu haben und nach Möglichkeit möglichst gut zu essen und zu trinken. Und wir wollen geliebt werden und lieben und Freunde haben und in der Sonne sitzen. Das will der Mensch. Und er will auch gut und nett sein und anerkannt sein und sich durchaus veräußern, künstlerisch verausgaben, sich seine Persönlichkeit. Aber niemand geht hin und sagt, fange mit dem Tag an, gehe ich mal lohnen? Das glaube ich nicht, sondern auch das haben wir vergessen, Lohnarbeit ist Mittel zum Zweck. Erstmal ist überhaupt Arbeit, natürlich kann sie Spaß machen, kann künstlerisch sein, kann unglaublich beglückend sein, aber Lohnarbeit ist erstmal Mittel zum Zweck. Das ist das Erste. Also nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir müssen, solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und umso mehr müssen, je schlimmer die Verhältnisse von Erwerbslosen werden. Und zweitens, wenn ich schon muss, dann möchte ich ja, natürlich ist dann mein kollektives Interesse, es einerseits zu verhindern, zu verändern, aber solange ich das muss, da bin ich durchaus auch realpolitisch, diese Bedingungen zu verbessern. Und das ist nicht nur Verteuerung meiner Leistung, sondern ist auch, dass meine Leistung auch immer angenehmer für mich wird, dass sie mich nicht krank macht, dass ich keine Produkte fertige, für die ich mich schämen muss oder die gesellschaftlich schädlich sind und ähnliche Sachen. Also Frage der Arbeitsbedingungen halte ich für mindestens genauso bedeutend wie die Lohnhöhe. Das ist das kollektive Interesse, aber nicht die Lohnarbeit, das kann mir keiner erzählen. Sonst würden nicht Millionen von Menschen Lotto spielen. Ich kenne da jedenfalls, und ich kenne, also nee, ich würde jetzt zu weit ausführen, aber daran möchte ich einfach erinnern, dass das nicht das ist, was der Mensch möchte. Es wird uns eingeredet, dass wir froh sein müssten, wenn wir Arbeit haben, egal unter welchen Bedingungen. Und die werden immer schlimmer, je mehr man uns tatsächlich überzeugt, dass wir froh sein müssten, Arbeit zu haben. Aber des Menschen Glück ist das nicht, glaube ich nicht. Ich wollte noch mal was zu Peter Deckert, glaube ich, sagen, hier. Du hast ja gesagt, Gewerkschaften sind notwendig. Der Titel heute, Kooperation, Klassenkampf, steht außer Frage. Ist Gewerkschaften Sinn, Kooperation im Kapitalismus? Du hast dich jetzt gerade eben nochmal über die GDL aufgeregt, wo ich mich auch aufregen kann, wie du dich darüber aufregst. Ich muss sagen, weil darf ich die, schnell den Punkt darf sagen? Ich bitte, darf ich bitte ausreden? Ja, du hast bitte. Ganz lang geredet. Ja, ich gut. Wollte es bloß weil, sagen, weil ich missverstanden. Weil, ja, trotzdem, wir sind ja noch dabei, die Analyse, und ich hoffe, dass wir dann zu dem Punkt kommen, was jetzt schon manche vorgeschlagen haben, was für eine Organisation brauchen wir, vielleicht ist es der DGB nicht mehr, oder die Art und Weise, also mich ärgert zum Beispiel bei diesen Einheitsgewerkschaften, MEC hat ja einen Punkt angesprochen, dass es jetzt Richtung geht, Tarifrecht aushebeln, wir reden über politische Streik und die wollen das Übliche schon abschaffen, zusammen mit den Arbeitgebern, aber was schon ganz lange läuft und mit ein großer Konzern wie VW angefangen hat, mit Zustimmung der großen IG Metall, war, dass in einem Betrieb unterschiedliche Löhne bezahlt werden für die gleiche Arbeit. Und ich glaube, seitdem kotzt es uns alle an, in diesen Buden zu arbeiten. Also es gibt wirklich was Besseres wie Erwerbsarbeit. Und wenn ich hergehe und sage, bei Daimler, wieder im Zuge der Konkurrenz, weil es VW vorher mit Zustimmung der IG Metall gemacht hat, muss Daimler im Konkurrenzverhältnis mitziehen und sagen, alle, die danach beschäftigt werden, nach dieser Auseinandersetzung, die Konzernleitung aufgesetzt hat, 2004 war das, glaube ich, alle, die danach beschäftigt werden, kriegen 20% weniger bei gleicher Arbeit. Zustimmung der Gewerkschaften. Und ich sage dir, das kann ich auch allein mit dem Arbeitgeber ausmachen. Jetzt frage ich wirklich, wofür brauche ich die? Und für mich steht schon die Frage, klar brauchen wir eine Organisation der Beschäftigten, der Abhängigen. Aber ob das die Art von Vertretung, Stellvertretung sein kann, vorhin hat ein Kollege gesagt aus dem Publikum, man kann nicht mal diskutieren innerhalb der Gewerkschaften, auch die Mitglieder haben sich darauf verlassen, MEC hat vorhin was von Bequemlichkeit gesagt. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken und das wird uns die andere Seite auch nicht schenken, wenn wir uns da anders organisieren. Und das fände ich heute nochmal spannend, jenseits von diesem Titel heute zu gucken, was kann noch passieren? Ich glaube, da hinten in der Ecke waren noch ein paar weitere Wortmeldungen, oder? Ja, okay, aber wenn die Personen da in der Nähe... Also einfach ein bisschen länger melden, dann können wir das nämlich auch nach einer Liste abarbeiten. Dann geht das nicht so durcheinander und jeder kommt zu Wort. Ja, hallo. Ich bin ein bisschen ratlos, wie es jetzt irgendwie nach vorne gehen könnte. Also ich habe jetzt gehört, ich stimme noch allen zu, dass wir eigentlich Gewerkschaften brauchen, die nicht Arbeitsplätze fordern, sondern eine gewisse Grundsicherung, damit wir auch wieder mehr Solidarität in der Gesellschaft haben. Gleichzeitig brauchen wir aber eigentlich erstmal diese Solidarität, um von diesen einzelnen Interessen auch unter den Gewerkschaften wegzukommen. Also mich würde mal interessieren, was die Podiumsvortragenden denken, wie es die Schritte sein könnten oder was so die ersten Sachen sein könnten und wie es dann weitergeht. Also ich habe an MEC ganz kurz die Frage und du hast ja gesagt, die Gewerkschaften sollten sich ja auch dafür einsetzen, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, also überhaupt ein, in Anführungsstrichen, menschenwürdiges Arbeiten, was auch immer das sein soll, ob es das überhaupt gibt, irgendwie zu durchzusetzen und auf der anderen Seite aber auch immer noch das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, Lohnabhängigkeitsverhältnisse überhaupt abzuschaffen, also das Kapitalverhältnis zu überwinden. Und also da stellt sich die Frage, oder stellt sich mir die Frage, wie soll das denn zusammenpassen? Also wieso soll man sich einerseits nach einer Verbesserung innerhalb affirmierter Verhältnisse einsetzen, aber auf der anderen Seite dann zugleich auch irgendwie eine Haltung einnehmen, die diese Verhältnisse als Ganze bekämpft, die man aber gerade mit der Forderung affirmiert? Also mit der vorherigen. Nee. Von der Logik her einfach nur. Wenn ich direkt darauf kurz antworten darf, es ist in meinen Augen kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, das gehört unabdingbar zusammen. Denn Erstens wäre das Zynismus, irgendwie Menschen zu vertrösten auf die irgendwann kommende Revolution und bis dahin sollen sie irgendwie erbärmlich leben und maloren. Zweitens möchte ich mit diesen Menschen, die sich damit abfinden, hier und heute erbärmlich zu leben und maloren, keine Revolution machen. Weil ich bin überzeugt, dass wir nur dann wirklich eine angenehmere, solidarischere, gerechtere Gesellschaft irgendwie anstreben und dann tatsächlich auch konstituieren und leben könnten, wenn wir heute uns an den Grenzen des Möglichen reiben und sagen, das genügt mir nicht. Ich will mehr, ich will besser leben, ich will bessere, angenehmere irgendwie Produktionsbedingungen für das, was produziert werden muss. Ich möchte eine solidarischere Gesellschaft, ich möchte eine Infrastruktur, keine privatisierten Räume und ich möchte ausgeschlafene Ärzte und Pflegekräfte, wenn ich mal krank bin. Also dieses Anspruchsniveau, das muss so hoch sein, dass die Menschen merken, dass sie an die Grenzen gehen, weil sie unzufrieden sind, dieses Versuchen zu erkämpfen und dann in diesem Zuge mit dieser Grenze auch irgendwann überwinden. Und das kannst du nur, wenn du heute diese Ansprüche hast und sie nie auf später vertagst. Mir kann keiner erzählen, dass die Revolution vom Himmel fällt und dann wachen neue, bessere Menschen auf. Sondern dieses Anderssein, dieses Verweigern der Verwertungslogik auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, solidarisches Miteinander, da wo es am Arbeitsplatz, in der Straßenbahn, wo auch immer der Fall ist oder im Supermarkt, das muss geübt werden und das muss Schule machen und nur dann erwachsen Ansprüche nach mehr. Deswegen gehört das für mich sehr, sehr wohl zusammen. Alles andere wäre Zynismus, glaube ich. Also ich wollte mal eigentlich an den Gedanken von dir anschließen, Mac, nämlich du gehst davon aus, das stimmt ja auch, dass keine Lohnarbeit als Selbstzweck macht, sondern ein Mittel dafür ist, um das, was er mit Lohnarbeit erstmal gar nichts zu tun hat, nämlich sich zu reproduzieren, sich ein schönes Leben zu machen. Es ist auch soweit wichtig, dass das Anspruchsniveau, unter anderem dank 20 Jahre Agitation von DGB zum Arbeitsplatz und so weiter, inzwischen gar nicht mehr am Messen von wofür taugt das, was das Mittel nämlich ist, Lohnarbeit, im Verhältnis, was ich davon will, indem über die Kategorie des Arbeitsplatzes klar ist, man hat heutzutage dankbar zu sein, dass man den überhaupt hat. Also gegen die Sorte Verzichtslogik, die ja einschließt, dass man eigentlich gar nicht mehr prüft, ob das Mittel Lohnarbeit für die Zwecke, die außerhalb von dem im Privaten und so weiter liegen, taugt. Die Frage kommt mit dieser Verzichtspropaganda sicherlich nicht mehr auf. Was mich aber ein bisschen verwundert, ist eigentlich dein Fortgang, den du machst. Es ist schon gut zu sagen, es wäre zynisch, wenn man sich nicht was anderes wünschen würde. Aber die ernste Prüfung ist doch fällig, sowohl gegenüber der Lohnarbeit selber wie dem Vertreter der Lohnarbeitermenschen. Nämlich und auch der Nachweis und der Beweis, warum taugt dieses Mittel nicht für die ganzen Zwecke, mit denen man überhaupt in der Früh in der Fabrik oder beim Staat oder sonst wo als Arbeitnehmer antritt, in der Klinik oder sonst wo. Und das, warum das nicht taugt, ist nicht so klar auf der Hand. Also was die Notwendigkeit davon ist, was der Grund davon ist, nimm mal Betriebsschließungen, wo vorher ja bei dir die Idee war, ich soll statt Arbeitsplatz irgendwie verlangen, ein höheres Hartz IV zum Beispiel, dann ist doch erstmal aber doch mal fällig zu erklären und auch damit erstmal, also das ist nicht DGB gut, zu erklären, warum Arbeitsplätze kaputt gehen, nämlich weil sie schlicht und einfach der Rentabilitätsrechnung nicht gehorchen. Der DGB macht was anders, wenn er Arbeitsplätze fordert, das kennen wir vom Opel-Streik und so weiter, der verlangt richtig gehend, wie richtet sich die Belegschaft her, dass sie so verbilligt, dass sie im Vergleich zu anderen Standorten von Opel oder sonst was dort ein Mittel des Kapitals ist. Ja, und da, Also zu sagen, ich muss ein höheres Anspruchsniveau anlegen, damit ich den DGB kritisieren kann, halte ich dafür einen Fehlschluss. Da ist doch erstmal zu erklären, hier ist, also ist, was der Peter, wenn ich ihn richtig verstehe, mit Notwendigkeit ausdrückt. Hier ist doch offenbar auch die Notwendigkeit nicht klar, dass das überhaupt ein Immanenz von Lohnarbeit ist und nicht einfach von diesem Betrieb im Vergleich zu anderen und so weiter. Also deswegen wollte ich erstmal jetzt ausgehen von deiner Idee. Keiner geht wegen Lohnarbeit als Selbstzweck in die Fabrik. Mal sagen, da steht doch die Prüfung des Mittels an, und zwar nicht nur im Sinne, taugt es einem oder nicht, sondern auch im Sinne ein bisschen des Beweisens, warum es notwendig ist, dass die Arbeitsbedingungen schädlich und gesundheitszerstörend sind. Da kann ich mich 100-mal hinstellen und sagen, könnte man bessere Arbeitsbedingungen haben, wenn sie offenbar so eingerichtet sind, dass sie im Gebrauch der Arbeitskraft laufen, darüber auch die Schädigungen der Gesundheit erbringen. Also ich finde es dann auch nicht nützlich zu sagen, ich kann mir etwas anders vorstellen. Also ich kann mir auch Arbeitsbedingungen eher vorstellen, kann man sich viel, aber da musst du doch selber deinen Spruch von vorher ein bisschen ernst nehmen und sagen, ja, bevor ich für sowas kämpfe, kann ich gleich den Laden, der das notwendig macht, kippen. Also das finde ich ein bisschen deinen Widerspruch, den Satz hast du vorher mal so eingefügt. Also jetzt wäre erstmal eine, okay, siehst schon. Hauptchef, sag was. Es war gerade nur angedacht, vielleicht zwischendurch mal eine Pause zu machen. Wie seht ihr das? Ist das? Hm? Genau, ja. Aber danach zum Beispiel. Gut. Wartet ihr alle auf meine Antwort auf diesen Hinweis, ich habe den jetzt einfach so zur Kenntnis genommen und wüsste jetzt ad hoc nichts darauf zu sagen, weil ich darüber nachdenken muss. Ich finde, aber Peter vielleicht. Also wie ich das verstanden habe, haben sich die Fragen jetzt alle mehr an die MEC gerichtet und insofern, die kann natürlich ich nicht beantworten, ist ja klar. Will ich auch nicht. Ich möchte noch eine Klarstellung machen, weil ich da offenbar ganz missverstanden worden bin. Ich habe davon geredet, dass Gewerkschaften an und für sich Konkurrenzinteressen von Arbeitern organisieren und darauf gedeutet, dass das auch Ausschließungsseiten hat. Und davon das GDL-Beispiel genannt. Aber ich habe überhaupt nicht gesagt, ich kritisiere die GDL, weil sie nicht solidarisch ist. Ganz im Gegenteil. Ganz wie ihr. Wenn schon, dann gefällt einem das immer besser, wenn eine kämpferisch ist. Also das war einfach ein einfaches Missverständnis. Ich verdrehe da nichts in der Richtung. Nochmal die Sache mit der Notwendigkeit. Es ist auch nicht, oder es ist nicht, was ich das vertreten will, wird nicht so verstanden, wie ich es verstanden haben möchte. Wenn man es resümiert als, naja, quasi du formulierst den Ist-Zustand. Aber wir wollen doch über ihn hinaus. Etwa deine Rede, ja. Es ist nicht so, dass ich den Ist-Zustand beschreiben will. Wenn ich damit Notwendigkeit komme, dann will ich immer schon ein bisschen was sagen wie, es liegt in der Natur dieses Interesses, dass seine Vertretung solche trostlosen Folgen mit sich bringt. Das schließt dann auch, das ist praktisch schon eine Empfehlung in Richtung, was könnte man, was sollte man, wie sollte es denn anders gehen. Die steckt da schon drin. Das ist dieses, es braucht, das ist trivial, aber es braucht die Kritik des Kapitalismus und den Willen, ihn zu stürzen. Dann, das war dein kurzer Einwurf vorhin, dann kann die Arbeiterschaft alles durchsetzen. Aber die Gewerkschaften im Kapitalismus, wie sie existieren, die fürchten sich doch vor ihrer eigenen Macht. also manchmal kennen Sie es auch unmittelbar, wenn Sie die Basis mal wieder zu besonderem Unwillen aufstacheln, dann haben Sie durchaus das Problem, dass man die dann auch wieder eintüten muss bei der nächsten Gelegenheit. Die Arbeiterschaft kann alles lahmlegen, sie kann alles durchsetzen, aber sie muss sehen, was das für Konsequenzen hat. Dann wächst das Kapital wirklich nicht mehr. Dann ist die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals wirklich schlechter als die des britischen oder amerikanischen oder japanischen oder sonst was. Dann gibt es wirklich keine Arbeitsplätze mehr oder weniger. Und das muss man sehenden Auges wollen. Dann lebt man nicht in der Hemmung, dass man doch kaputt macht, was man melken will. Wer das sehenden Auges will, der kann auch jetzt und hier in dieser Gesellschaft die Verhältnisse für die Arbeiter verbessern und weiß, dass er das Wachstum des Kapitals, von dem die Arbeitsplätze hier abhängen, damit kaputt macht. Aber zu diesem Bewusstsein, meine ich, mag niemand vorgehen, soweit ist niemand. Auch die Radikalen, und da finde ich jetzt die Formulierung von dir einschlägig, wir müssen uns an den Grenzen des Möglichen reiben. Fast möchte ich sagen, das ist eine Formulierung, die selber noch quasi an dem Widerspruch laboriert. Willst du die Grenzen des Möglichen kaputt machen? Dann weißt auch du, dann kriegst du die Arbeitnehmer, die den Standpunkt haben, meine Erwerbsquelle muss doch, ich muss doch meine Erwerbsquelle verteidigen. Dann kommt die antikommunistische Seite des Lohnarbeiters zum Zug. Sie halten die radikalen Gewerkschaften oder die radikal um Verbesserungen kämpfen, für ihre Feinde, weil sie kaputt machen, wovon sie, die anderen, leben wollen. Die Unterordnung, die italienischen Gewerkschaften erleben das jetzt, diese Kämpfe um diese Fiat-Fabriken, wo die so quasi totale Unterwerfungspapiere vorgelegt kriegen und wo die eine Gewerkschaft, ich weiß jetzt die Abkürzung nicht aktuell, wo die immer Nein sagt. Die gerät total in die Minderheit, weil in dem Land halt dann auch der Standpunkt durchgesetzt ist, es kommt darauf an, dass die Erwerbsquelle der Arbeiter funktioniert und das heißt immer erstmal, dass es Arbeit gibt. In dem Sinn will ich immer sagen, das ist nicht der Ist-Zustand, sondern Notwendigkeit. Das verweist auch darauf, was es braucht, damit man diese Notwendigkeit sprengt. Und das ist nicht zu haben mit Formulierungen wie, könnten wir nicht offenere Organisationen haben, solidarischere Organisationen, in denen echt diskutiert werden kann. Die Formeln, die leisten das alle nicht, weil sie sich dem Punkt nicht wirklich stellen. Und das ist, wofür ich, also in dem Dunkel, wo wir da jetzt rumsuchen, wo ich mit dem Wort, vergessen wir nicht die Notwendigkeit, dass diese Erscheinungsweise der Vertretung von Arbeiterinteressen an diesen Interessen liegt. Vergessen wir das nicht, wir brauchen Argumente und Überzeugungen in der Arbeiterschaft, die keine Lust mehr zu ihrer Erwerbsquelle haben. Die müssen ihre Freiheit nicht mehr haben wollen. So, und das halte ich für die Front, an der der Kampf stattzufinden hat. Und das ist nicht zu haben mit solidarischer oder ähnliches. Also das ist, ich meine, halb sagst du es, wenn du sagst, wir müssen über die Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft, wir müssen über die Grenzen des Kapitalismus und der Lohnarbeit hinausdenken. Alternativen, Lohnarbeit ist nicht alternativlos, da sagst du ja ungefähr auch das. Es ist bloß, sich quasi dem der Härte dieser Einsicht stellen, verlangt, dass man dann auch den Widerspruch zum Gewerkschaftlichen bemerkt und nicht meint, das wäre das Gewerkschaftliche besser gemacht. Das ist die Schwierigkeit. Es ist ein Kampf mit der Arbeiterschaft um die Ablehnung ihrer Erwerbsquelle. Und da war der Argument vorhin schon richtig, natürlich will die keiner im Sinn von das Schönste von der Welt. Jeder weiß, dass eine Fabrik erben gescheiter wäre, als in ihr arbeiten. Nur, das ist halt nun mal ihr Mittel und es ist ein erzwungenes Interesse. Aber man muss ernst nehmen, dass es dann ihr Interesse ist, dass sie die Arbeitnehmer verfolgen, mithilfe der Gewerkschaft und nicht zu vergessen, außerhalb der Gewerkschaft durch ihre Bereitschaft zu arbeiten. Das wäre noch ein Block, der jetzt noch gar nicht besprochen worden ist. Du hast es mehrfach reingebracht, das Verhältnis Basis und Funktionärsabteilung, wie die sich verhalten und was da nicht einfach quasi Eigeninteresse und Verrat von Seiten der Funktionäre ist, sondern was da Notwendigkeit ist. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, aber jedenfalls, mir reicht es erstmal. Ich wollte ein bisschen verteidigen, dass ich das mit Notwendigkeit nicht verstanden haben will, als das wäre bloß eine Beschreibung des Ist-Zustands und nicht verstanden haben will, schon gleich nicht, als das wäre eine Notwendigkeit und dem müsste man sich beugen. Sondern das wäre die Vertracktheit dieser Gesellschaft, dass die Menschen in ihr, die ihr Opfer sind, wirklich ein Interesse an ihr haben und dass sie dieses Interesse ablehnen müssen. Und dazu ist Kapitalismus Kritik und die Kritik dessen, wie es geht, nötig. Aber dann ist der Ton, die Gewerkschaften machen das mögliche Gute nicht, das sie machen könnten, der ist dann verkehrt. So, und deshalb lautet mein Spruch zur Pause, genau deswegen ist es für mich die vornehmste Aufgabe, die wichtigste Aufgabe, die Lohnabhängigkeit zu minimieren, bevor wir sie abschaffen, um eben dieses Interesse an der eigenen Sklavenhaltung irgendwie zumindest zu minimieren. Nur so sehe ich einen Ausweg daraus. Schöne Pause, wie lange dürfen wir? 10 Minuten würde ich sagen. Okay, genau. Also wir würden jetzt gerne weitermachen. Also falls da noch Leute draußen sind, könnt ihr denen ja Bescheid sagen, dass es jetzt weitergeht. Zuallererst, also mir wurde gesagt, dass die Liste, die wir am Anfang rumgegeben haben, nicht jeden erreicht hat, beziehungsweise dass zwischendurch noch viele Leute dazugekommen sind. Jetzt sind wahrscheinlich auch schon wieder zwischendurch viele Leute gegangen in der Pause, aber ich würde sie trotzdem nochmal rumgeben. Das ging darum, dass wir das Flugblatt vom DGB zum 1. Mai, also den zentralen Aufruf, diskutieren wollen würden. Und zum Zweiten würde ich einfach bitten, wer jetzt noch eine Wortmeldung hat, beziehungsweise was diskutieren will, dass das jetzt nicht nach der nächsten Wortmeldung sich gemeldet wird, sondern dass wir das vielleicht direkt mal sammeln können. Dann kann ich das nämlich besser aufschreiben. Das funktioniert dann geordneter. Okay. Eine Frage an Peter Decker oder Kritik, wie soll ich das nennen? Du hattest vorhin die systematischen Gründe aufgezählt, weshalb von Gewerkschaften nichts anderes zu erwarten ist, als es eben passiert. Und hast dann den Schritt gemacht, das notwendig zu nennen, hast das dann wieder relativiert. Und wäre aber nicht ein ganz anderer Gedanke, der an die Stelle hingehören würde, weil es gibt ja auch jede Menge systematische Gründe, dass wir hier nicht sitzen sollten, sondern unsere Arbeitskraft fit halten für den Montag oder für den Arbeitsmarkt. Und was doch Ergebnis irgendeiner gedanklichen Leistung ist, weshalb wir hier sitzen. Und diesen Stand aber, den gab es ja vor vielen, vielen Jahren auch schon. Da war ja schon der alte Lenin so schlau. Und um zu sehen, dass von den Gewerkschaften nur das zu erwarten ist, was sie halt eben tun. Und hat dann die Dialektik zwischen Spontanität und Bewusstsein erfunden, wie sinnvoll auch immer der Gedanke ist, aber hat gesagt, okay, da sind die Leute, die erfahren den Klassengegensatz, die sind organisiert, die haben ihre Adressenlisten, ihre Büros, ihre Kontakte, die haben das Erpressungsmittel in der Hand, also egal, was von diesem Verein zu erwarten ist, diese gedankliche Leistung muss dahin, weil an jedem anderen Platz hat sie keine Wirkung. Wäre das auch nicht für hier und heute die eigentlich, also der Startpunkt, der intellektuelle Startpunkt, um weiterzureden und zu fragen? Wir sammeln erstmal, ne? Ja. Eine Frage an dich, Meg. Du hast vorhin den Punkt genannt, man sollte doch besser Forderungen stellen, die nach Möglichkeit die Konkurrenz unter den Arbeitern ausschalten. Hast dann als Beispiel genannt, also Mindestlohn war es, glaube ich, oder einen sehr hohen Hartz-IV-Betrag, also am Maßstab Hartz-IV gemessen hoch. Jetzt weißt du ja auch, dass wenn man mit solchen Hinweisen kommt, man im besten Fall die Antwort erntet, man wäre ein Träumer und Spinner. Meistens geht es ein bisschen ruppiger zur Sache. Nehmen wir die gutwillige Variante. Man wäre ein Spinner. Dann wird doch deutlich dran, das, was du sagst, Anspruchsniveau ist in Vergessenheit geraten, dass das eigentlich nicht der Sachverhalt ist. Natürlich fände jedermann ein besseres Auskommen, eine weniger anstrengende Arbeit, fände er besser als umgekehrt. Ich glaube, da ist man sich sofort mit allen Menschen einig. Wenn aber dagegen als Einwand kommt, wenn du das ernsthaft anstrebst, dann bist du ein Spinner und verlierst die Realität aus den Augen. Dann merkt man, dass die Leute einen Einwand haben, der gar nicht gegen dein Anspruchsniveau geht, sondern der darauf verweist, dass wenn man das mit der Erwerbsquelle Lohnarbeit anstrebt, dass das doch wohl nicht gut gehen kann. Also da stützen sie sich doch gerade auf die Notwendigkeiten, die in der Lohnarbeit angelegt sind, und die kannst du doch nicht mit fantasievollen Ausmalungen, wie das Leben besser sein könnte, kritisieren. Also so hatte ich Peter auch verstanden, die Notwendigkeit, die in der Erwerbsquelle liegt, da kommst du einfach nicht drum herum, über diese Notwendigkeit mit denjenigen zu streiten, die diese Erwerbsquelle haben. Und fantasievolle Forderungen, glaube ich, du gehst einfach an ihnen vorbei. Das ist gar nicht ihr Einwand, dass sie ein besseres Leben nicht wollten. Also meins geht in eine total ähnliche Richtung. Ich wollte nämlich nochmal auf das solidarisch zu sprechen kommen. Also auch von Mac, du hast vorher gesagt, die Arbeiter lassen sich vom Kapital einreden, dass die Lohnarbeit alternativlos ist. Und dazu wollte ich sagen, das ist ja nicht so, dass die sich das nur hätten einreden lassen. Das ist ja faktisch so gesetzt vom Staat, der die in ein Verhältnis setzt, wo sie an Geld kommen müssen, um irgendwie zu was zu kommen im Leben. Und dafür sind sie darauf angewiesen, was ja vorher auch schon mal von Peter kam, sich ein Einkommen zu verschaffen. Und wenn sie nichts haben, womit sie das machen können, dann eben mit ihrer Arbeitskraft. Also das haben sie sich ja nicht einfach nur ausgedacht oder die Kapitalisten hätten sich das ausgedacht, sondern darauf stoßen die ja erstmal. Und dann stimmt es natürlich, dass es nicht notwendig ist, dass sie den Schluss draus ziehen, dann ist das auch mein Mittel. Aber das machen die offensichtlich und das geht jetzt in eine ähnliche Richtung. Wenn man die dazu aufruft, sie sollen doch lieber solidarisch sein, statt immer ihr Lohnarbeitsinteresse zu verfolgen, bis dahin, dass sie sagen, schließt bitte unsere Fabrik nicht, dann trifft die das nicht. Für die, die wissen mit dieser Solidarität nichts anzufangen, und das ist halt von dem her auch ein bisschen eine inhaltsleere Forderung oder Aufforderung, weil solidarisch sein muss man überhaupt, also so abstrakt solidarisch sein muss man doch nur, wenn man nicht mit einem gemeinsamen Zweck unterwegs ist. Wenn man die aber kritisiert, also oder nee, andersrum, deshalb kommt man nicht drum herum, das zu kritisieren, die Lohnarbeit für sein eigenes Mittel zu halten und dadurch überhaupt für was anderes zu gewinnen. Also das nützt nichts, wenn man sagt, das ist doch gar nicht alternativlos, und da schließe ich mich wieder an, ich mal stattdessen was anderes aus, also sei doch mal solidarisch. Also, ja. Ja, das ist halt schade, dass der Typ von Verdi nicht da ist. Achso, sorry, ich drücke mich jetzt nicht so gewählt aus wie die meisten von euch. Aber was ich so ein bisschen schade fand, so jetzt in den vergangenen 2 Stunden war, dass, also die Diskussion war sehr interessant darüber, inwiefern halt irgendwie die Abschaffung von Lohnarbeit halt irgendwie realistisch als Ziel von Gewerkschaften sein sollte. Aber so ein bisschen ausgeklammert wurde, dass irgendwie der real existierende Fakt, dass halt für den einzelnen Arbeiter, und das hat nichts mit Entsolidarisierung zu tun, sondern dass das Individuum sozusagen in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, was, also ich, das ist dann immer so abstrakt formuliert, aber Fakt ist doch irgendwie so, es gibt extreme Dumpinglöhne in eigentlich überall, in allen Sektoren. Es gibt Wechselschichtzulagen werden gestrichen, Überstunden werden nicht bezahlt. Es gibt befristete Verträge, zum Beispiel über ein halbes Jahr. Diese ganzen Sachen sind natürlich alle so einzelne kleine Instrumente irgendwie der Arbeitgeber, um Profit zu machen. Aber für den Einzelnen von uns ist es doch extrem existenzbedrohend. So. Und dann zu sagen, naja, gewerkschaftliche Forderungen in die Richtung, das zu verbessern, stehen im Widerspruch zu einer irgendwie Kapitalismuskritik. Das stimmt vielleicht sogar, aber Fakt ist, dass die Kapitalismuskritik, die man hat oder beziehungsweise berechtigt hat und die Forderung, dass man Lohnarbeit abschaffen muss, weil es einfach an sich per se unmenschlich ist, ändert nichts an der momentanen aktuellen Situation des einzelnen Ausgebeuteten. So. Und genau das finde ich halt wichtig. Und deshalb sollte man auch, es ist meine persönliche Meinung, gerade aktiv in Gewerkschaften halt sich organisieren, um, und ich glaube, das war das, was du so ein bisschen auch gesagt hast, um eben einfach ein bisschen das Schlimme besser zu machen. Weil es ist ja eben nicht so, dass es eine, ja, Einschränkungen sind, die man irgendwie verkraften kann, sondern es sind ganz massive Einschränkungen, die momentan passieren, so, die den Einzelnen betreffen. Und da kann man auch an einem bestimmten Punkt persönlich dann auch nicht mehr sich Gedanken darüber machen, untereinander Solidarität, also sollte man, aber machen viele halt eben nicht. Das ist ja die Realität, solidarisch zu sein und halt irgendwie einen Schritt auch dann weiterzudenken und halt das ganze Konstrukt an sich halt zu kritisieren. Jo. Willst du zuerst? Vielleicht fange ich. Ich sage ein bisschen was und dann, oder du, mir ist wurscht. Wenn du noch nachdenken musst, kann ich vorziehen, weil es gab drei Fragen an mich, die in die ähnliche Richtung gingen. Also es klingt so, als ob ich so missverständlich gewesen wäre, zu behaupten, dass ich nicht die alltägliche Existenznot und Angst von jedem einzelnen Lohnabhängigen respektieren, akzeptieren würde. Und dem ist natürlich nicht so. Ja, wobei mir wichtig ist zu betonen, nicht nur Arbeit macht krank, auch Erwerbslosigkeit macht krank. Nur wie gesagt, auch Arbeit macht krank. Und in beiden Fällen, egal ob mal zufälligerweise noch in Job, weil der ja immer unsicher ist oder gerade ohne Job, das Leben wird uns verdammt schwer gemacht. Und diese Existenzangst, die ist objektiv da, die respektiere ich auch. Das Problem ist nur, erklären und entschuldigen wir damit alles. Wenn wir das tun, dann können wir zurückblicken auf eine Geschichte, ganz kurz, aber man könnte auf Jahrhunderte, aber schauen wir uns allein die letzten 20 Jahre an, die Stand- und Sicherungsvereinbarungen irgendwie in der Autoindustrie. Einfach nur dieses eine Beispiel, das kann man mit unzähligen anderen Verzichtsorgien irgendwie vergleichen, die erfolgten aus der Akzeptanz der Lohnabhängigkeit als solche und der Akzeptanz des Machtungleichgewichts, dass da jemand ein knappes Gut, Arbeitsplatz hat und wir immer mehr Leute sind, die sich darum bewerben. Ja? Wenn ich das akzeptiere, muss ich natürlich verzichten. Und wir wissen auch aus Erfahrung, nicht zuletzt jetzt in der Krise, dass es niemals darum ging, irgendwie, ob der Kapitalist jetzt stirbt und mit ihm die Möglichkeit, über einen Arbeitsplatz seine Existenz zu fristen, sondern das waren immer kapitalistische Mitnahmeeffekte. Denn Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen spielen zumindest in der Großindustrie einen derart verschwindenden Anteil an Kosten, dass sie nur, dass Belegschaften innerhalb von einem einzelnen Konzern nur deswegen in Konkurrenz gesetzt werden, um das gesamte Lohnniveau zu drücken. Und schaffen Sie das bei Opel, dann muss zwangsläufig VW und Daimler und so, Ria hat das vorhin angedeutet, mitziehen. Es sind Mitnahmeeffekte und Versuche, unsere Angst gegen uns selbst zu wenden. Und am Ende kommen natürlich das beim gesamten Lohnniveau, bei gesamten Arbeitsbedingungen der gesamten lohnabhängigen Bevölkerung an. Und darüber dann natürlich auch bei den Lebensbedingungen der erwerbslosen Menschen. Das ist eine Verelendungsspirale, die größtenteils wirklich darauf basierte, unsere Angst und Abhängigkeit auszubeuten und zu Extraprofiten zu machen. Nichts anderes ist in der Krise auch passiert. Das ist nicht die Situation, die jede Lohnabhängige seine private Haushaltskasse kennend, dann auf das Kapital verallgemeinert und sagt, nun mal, ne, die haben Schulden oder die haben weniger verdient, also ist nichts da. Das ist eine ganz andere Art zu haushalten. Uns wird der Geldhahn abgedreht, wenn wir nur ein paar hundert im Minus sind. Das ist der kleine Unterschied. Bei uns geht es wirklich um die Existenz, bei denen geht es um Extraprofite. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist nicht die gleiche Situation, die verständlich macht, warum wir alle irgendwie verzichten müssen. Und ich kann natürlich diese Notlage der Angst, morgen aus der Wohnung zu fliegen und seine Gesundheitsversorgung nicht zu bezahlen und so weiter, die kann ich natürlich von heute auf morgen nicht ändern. Ich kann auch die Lohnabhängigkeit nicht in der nächsten Woche abschaffen. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder Einzelne mit seiner Angst anders umgehen kann, wenn er weiß, dass das Ganze nicht alternativlos ist. Dass er sich nicht so bückelt, weil dieses sich bückeln aus der blinden Akzeptanz der alternativlosen Situation der Lohnabhängigkeit, das hat zu deren Extraprofiten gebracht und zu dieser Verelendungsspirale. Und jede Belegschaft wartet immer auf eine, die Nein sagt. Aber es sind immer die anderen, die vorangehen müssen. Ich habe keine Handlungsanleitung für heute. Ich bin mir aber überzeugt, dass wenn jeder Mensch begreift, dass man sehr wohl auch in Deutschland, in der Krise, nach der Krise, wie wir es auch immer definieren, generationenlang ohne jemals irgendwie früh aufzustehen und zu knechten leben kann. Wir haben nämlich genügend Menschen, die nie gearbeitet haben und trotzdem komfortabel leben. Wir sind nur so blöd, dass wir Lohnabhängige von unserem kleinen, kargen Lohn noch diese Hochglanzblättchen kaufen, indem wir vom Leben dieser Schmarotzer irgendwie lesen. Also wir wissen alle, dass das sehr wohl geht. Warum soll es nicht für uns gehen? Und dann wird das sofort tabuisiert. Das sollte es nicht sein. Denn einfache Rechnung, es gibt zwei einfache ökonomische Rechnungen. Und der DGB rühmt sich auf der Augenhöhe mit dem Kapital zu sein. Sind ja auch alles BWLer, die kommen kaum noch aus dem Betrieb, die Funktionäre. Sie können rechnen. Sie kommen aber nicht auf zwei einfache Rechnungen. Das eine ist, wenn das knappe Gut, Arbeitsplatz, immer knapper wird und immer mehr Menschen drum konkurrieren und wir dadurch immer mehr verelenden, sodass wir von dieser Arbeit gar nicht mehr leben können, dann muss man die Angebotsseite auch verknappen. Ja? Und so wie die Situation ist, so wie die Kosten für die Lohnersatzleistungen in dieser Republik aussehen und künstlich gedrückt werden, während gleichzeitig eine ganze erwerbslose Industrie davon lebt, so zu tun, als ob sie uns beschäftigen würde. Wenn man das alles zusammenrechnet, wäre es durchaus möglich, zumindest, ich spreche jetzt nicht vom bedingungslosen Grundeinkommen, aber eine Grundsicherung im Falle der Erwerbslosigkeit so komfortabel zu gestalten, dass es erstens nicht erniedrigend ist und zweitens die Angst, die Erpressbarkeit der Belegschaften vor Arbeitsplatzverlust mindert. Drittens müssten eigentlich die Menschen dafür bezahlt werden, dass sie sich nicht auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, anstatt umgekehrt. Und viertens könnten auch die Belegschaften viel selbstbewusstere Forderungen stellen, wenn wir eben auch ein knappes Gut wären. Das heißt nicht, dass deswegen interessante, gesellschaftlich notwendige Arbeiten da niederliegen würden. Aber wir müssen ja zwischen gesellschaftlich notwendiger Arbeit und künstlich hergestellter, sinnlose, gesellschaftlich schädigender Lohnarbeit unterscheiden. Und darum möchte ich einfach die Gewerkschaftsbewegung bitten, dass sie sich diese Rechnung irgendwie aufstellt und zumindest, wenn ich heute umsetzen kann, aber die Tatsache, dass es bis vor 200 Jahren ohne Kapitalismus ging, mal vor Augen hält, um zu sagen, es ist nicht zementiert, dass unser einziges Interesse an der Lohnarbeit bestehen muss und wir für diese alles tun, und demnächst tatsächlich draufzahlen, weil wir kaum noch davon leben können. Und wenn, sobald diese Alternativen auch nur denkbar sind, in die Richtung möchte ich einfach, können wir viel würdevoller und angstfreier, hoffe ich, auch mit den Erniedrigungen des Alltags im Moment umgehen. Denn dieses Alternativlose drauf einstellen, das führt nur zu weiteren Verzichtsspiralen, die unser Lohnniveau noch weiter runterdrücken. Das rettet keinen Arbeitsplatz, haben alle Statistiken gezeigt. Das ist eine Illusion und das ist eine Flucht vor der individuellen Angst. Und diese Flucht macht uns genauso krank wie die Art und Weise, wie wir uns unter Verwertungszwängen verhalten müssen, auch gegeneinander. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob ich mich heute halt eben der Verwertungssituation, der Angst um meine Existenzstelle im Wissen, es gibt Alternativen und für die trete ich ein, für die kämpfe ich, als wenn ich mich hilflos ausgeliefert fühle. Ich glaube schon, dass es eine grundlegende Frage für die gesamte, für jeden Einzelnen ist, ob er erhoben Hauptes oder kriechend irgendwie zur Arbeit geht oder halt eben gegen diese Arbeit auch kämpft. Es ist kein Rezept, aber es ist wirklich eine Bitte, Lohnarbeit und ihre Zwänge zu akzeptieren, diese aber gerade deswegen tagtäglich bekämpfen. Und wie gesagt, wir tun weit mehr, als wir müssten. Weit mehr, als der Arbeitsvertrag oder die AGE vorschreiben, im vorbeugenden Gehorsam nur aus Angst. Und deswegen ist für mich der Schlüssel, wenn ich Angst habe, wenn ich abhängig bin, dann tue ich doch in allen anderen Lebensbereichen auch nichts anderes, als zu versuchen, diese Abhängigkeit und diese Angst zu minimieren. Warum sollte das bei der Lohnarbeit anders sein? Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlicher geworden. Auch hier möchte ich nicht zynisch sein gegenüber den Nöten, aber die kurzfristigen Wege, diese zu lösen, haben uns gerade in das Elend noch tiefer eingeschaufelt. Sag ich mal was. Die Hauptrichtung wird sich schon auf die letzten Argumente von Mac beziehen. Aber zum Einstieg möchte ich noch was vorausschicken, was du da hinten in der vorletzten Reihe vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, ich fasse es mal zusammen, hoffentlich habe ich es richtig mitgekriegt. Du hast gesagt, Forderungen, die Bedingungen, die Arbeits- und Existenzbedingungen hier und jetzt verbessern, sollte man nicht mit dem Verweis, dass das den Kapitalismus nicht abschafft, schlecht machen. Denn die Existenznöte sind hier und jetzt und so weiter. So deine Rede, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Bitte bedenke, dass unsere ganze Debatte heute davon ausging, dass Deutschland große Gewerkschaften hat und diese Forderungen, die Bedingungen zu verbessern, aus lauter wirtschaftlicher Vernunft nicht durchsetzen. Also du musst hier niemanden auffordern, verbessern wir die Lage der Arbeiter hier und jetzt. Als ob jemand gesagt hätte, nein, das tun wir nicht oder das wollen wir gern vertagen. Sondern wir reden darüber, dass es mächtige Organisationen gibt, die es nicht tun, weil sie es für kontraproduktiv halten. Umgekehrt, auch das war vorhin schon gesagt, ist der Gedanke, jetzt die Lage zu verbessern, schafft den Kapitalismus nicht ab. Das ist kein Einwand gegen die jetzige Verbesserung. Das wäre ja wirklich diese traurige Alternative, lassen wir uns alles gefallen bis zum Tag der Revolution und dann ist alles umgekehrt. Nein, das ist auch Blödsinn, der ganze Gedanke. So geht auch die Veränderung der Welt nicht, so geht auch die Abschaffung des Kapitalismus nicht. Andersherum, es braucht das Bewusstsein und den Willen, dass man mit dem Kapitalismus keinen Frieden schließen will, dass man diese Wirtschaftsweise nicht für seine Existenzgrundlage hält, das erst ermächtigt, Englisch würde man sagen, empowered, ja, leistet es ein bisschen, das kann man im Deutschen so nicht sagen, das erst würde die Arbeiterschaft stark machen, ohne Rücksichten auf die Existenzquelle, die eigenen Ansprüche an sie durchzusetzen. Also der Gegensatz ist, wird nicht propagiert, gegen den du dich wehrst, sondern umgekehrt. Mehr Kommunisten unter den Arbeitern, dann würden die auch mehr durchsetzen, jetzt und hier. Das ist der Gedanke. So. Diese Linie. Jetzt, ich will nochmal zurück zu meinem Hauptton, und wir haben jetzt ja auch vorhin vereinbart, die anderen Unterfelder wie Mitbestimmung und so weiter, die machen wir jetzt nicht mehr auf. Ich möchte nochmal zurück zu meinem Hauptton, was das mit Notwendigkeit sollte. Jetzt haben wir Formulierungen, oder sagen wir so, Mac stellt im Moment die Sache so dar. Die traurige Lage der Arbeiterschaft, damit auch die traurige Verfasstheit der Gewerkschaften, ist ein Produkt der Angst und der Eingeschüchtertheit der Leute, zum Teil auch ihrer Bequemlichkeit, aber jedenfalls, letzten Runde war, ist ein Produkt der Angst und Eingeschüchtertheit der Leute, weil die Unternehmer sie mit dem Arbeitsplatz erpressen, und hast doch speziell hinzugefügt, und ich sag mal, und das ist alles quasi von den Unternehmern, diese Erpressung ist von den Unternehmern auch im Wesentlichen ein Spiel mit Schreckgespenstern, ein Spiel mit Vogelscheuchen. Denn tatsächlich werden die Unternehmen die ganze Zeit überhaupt nie kostenmäßig so belastet, dass sie auf dem letzten Loch pfeifen würden. Das würde ich nicht so verallgemeinern. Aber in Wahrheit ging es nie darum, dass das Kapital kaputt geht, es sind immer Mitnahmeeffekte gewesen, war die Rede. Und die habe ich jetzt so aufgefasst. Bezogen auf die Standortsicherungsvereinbarung, ja, in der Autoindustrie oder so, in der Krise jetzt. Und wie gesagt, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich will bloß die ökonomische Objektivität davon noch ein bisschen in Erinnerung bringen, und die ist nicht einfach, die Unternehmer drohen damit, den Laden zuzumachen, aber sie meinen es gar nicht ernst. Und quasi die Arbeiter in ihrer Erpresstheit und in ihrer Angst lassen sich auf jeden Scheiß ein. Bisschen objektiver ist es schon. Was die letzten 20 Jahre passiert ist, ist auch insofern nicht einfach Resultat deutscher Sozialpolitik mit Hartz IV und so, sondern was da wirklich passiert ist, ist diese große Öffnung des Ostblocks und der Aufstieg Chinas, beides als absolute Billiglohnreviere, in die das Kapital hinein expandieren kann und die tatsächlich damit dem Anlagewillen von deutschen und sonstigen Firmen immerzu die Billigalternative bieten. Und die Drohung, wenn ihr es hier in Deutschland nicht billiger macht, gehen wir nach Polen, gehen wir nach China, die Drohung, das ist nicht eine Vogelscheuche. Nicht, dass die nicht anders, also dass die kaputt gewesen wären, die Unternehmen, oder nicht anders könnten. Nein, ihr große Freiheit, sich's raussuchen zu können, wo sie hingehen und investieren, wo sie Arbeitsplätze schaffen und wo sie abbauen. Diese große Freiheit ist dann schon der ökonomische Hintergrund der Ohnmacht der Gewerkschaften. Und das ist nicht einfach ein Spiel der Psychologie. Blicken wir mal zurück, wann waren denn die großen Zeiten der Gewerkschaften? Ja, dann, sagen wir mal, wie die Deutschen ungefähr die Chinesen des Weltmarkts, also wie die Deutschen das waren, was heute die Chinesen am Weltmarkt sind. Zwischen 1965 und 1980. Zeiten, in denen Deutschland nach dem Krieg mit total niedrigen Löhnen, hoher Produktivität, hohen Gewinnmargen den Weltmarkt erobert. Die deutsche Industrie, das deutsche Kapital den Weltmarkt erobert und dabei eine immer zu wachsende Nachfrage nach Arbeit produziert. Nicht wegen der Kampfkraft der Gewerkschaft steigen die Löhne, sondern wegen der ewig steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften steigt die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist bloß der Hampelmann der Nachfrage des Kapitals nach Arbeit. Die Gewerkschaft ist bloß die Wirkung der Nachfrage nach Arbeit. Das dreht sich um, erst schon mit den großen Rationalisierungsrunden in den 70er und 80er Jahren, dann endgültig mit der Öffnung dieser ganzen kapitalistischen, noch unentwickelten, unerschlossenen Billiglohnreviere. Und da wird die Arbeit dadurch, dass sie so endlos reichlich angeboten wird, objektiv entwertet. Und das erfährt die Gewerkschaft als, wenn wir was fordern, gehen die ins Ausland. Und sogar Hartz IV ist der Umgang mit, also der politische Umgang, der natürlich dann auch politisch noch die Existenzbedingungen festklopft, aber der politische Umgang mit diesem Umstand, dass Deutschland halt über Jahrzehnt 5 Millionen Arbeitslose hat. Alles bloß als, um das Argument zu platzieren, die Ohnmacht der Gewerkschaft, dann und wenn sie den Kapitalismus nicht stürzen will, ist objektiv und nicht einfach eine Frage des Mutes, des Selbstvertrauens, der psychologischen Einstellung. Diese Ohnmacht, die halt immer davon kommt, dass man auf die Erwerbsquelle auch setzt und dass, wenn die Erwerbsquelle leicht auswandern kann, dann kann man ihr nichts abverlangen. Diese Ohnmacht ist nur zu überwinden durch eine Einsicht in die Natur, gegen die Arbeitskräfte feindliche Natur der ihrer Erwerbsquelle. Und da meine ich nicht mit psychologischen Aufmunterungen, weniger Angst, Leute, dann steht er euch besser. Denn so eine Frage der bloßen Einstellung, immer wenn der Zweck derselbe bleibt, Frage der bloßen Einstellung ist es nicht. Ein letzter Punkt zu dem Komplex. Du hast jetzt mehrere Ideen vorgetragen, die eigentlich alle auf eine Wirkung auf die Psychologie zielen sollten. Die Gewerkschaften könnten doch und sollten bessere Arbeitsschutzmaßnahmen, also bessere Arbeitslosenversorgung sicherstellen oder erkämpfen, dann wäre die Erpressung der Arbeitslosen, jeden Drecksjob anzunehmen, nicht so groß, dann könnten sich die Leute leisten, Nein zu sagen, und dann würden sie Nein sagen. So ungefähr die Vorstellung. Ich meine, du hast ganz am Anfang heute schon das Gegenargument gesagt. Da hast du über die Grundsicherung geredet. Und Grundsicherung hat ja, als das Projekt Grundsicherung hat ja das Schöne an sich, dass es quasi in dem einen Wort die Einheit von Kommunismus und Hartz IV unterbringt. Es ist bloß eine Frage, wie hoch man es ansetzt. Eine Sorte Grundsicherung gibt es ja schon. Das ist die Hartz IV-mäßige. Jede Mark drüber ist sozialer als das. Jetzt ernst genommen die Frage, eine Grundsicherung, die die Menschen wirklich von der Not sich für diese Arbeitsbedingungen und diese Löhne zur Verfügung zu stellen, die es hier gibt, befreit. So eine Grundsicherung würde unser Staat sicher nicht wollen, ganz sicher nicht. Da war deine Rede, finde ich ja richtig. Na, da kann man gleich Revolution machen. Ehe man diesem Staat das aufzwingt, kann man gleich die Eigentumsordnung umstürzen. Finde ich ja richtig. Und das Zweite ist aber jetzt noch ein Unterpunkt dabei. Du hast gesagt, das wäre möglich. Das wäre doch heute möglich. Und in diesem, das wäre heute möglich, da steckt eine Unschärfe, die ich noch rausstellen will. Mein ich, und das ist die eine Seite, wie du argumentierst, das wäre heute möglich im Sinn von, die Produktivität der Arbeit ist doch 1000-mal so hoch wie vor 60, 70 Jahren. Man braucht doch nur noch 20 Stunden, um ein Auto herzustellen. Von allem gibt's, alles gibt's im Überfluss, und wenn es fehlen würde, es gibt genug Leute, die noch arbeiten könnten, wenn sie sollten. Es gibt sogar genug Leute, die gern arbeiten würden, wenn ein Produkt tatsächlich mangelhaft wäre und gebraucht würde. In dem Sinn möglich, völlig klar, selbstverständlich. Dazu möchte ich aber fast sagen, ach Gott, Kommunismus wäre eigentlich 1880 auch schon möglich gewesen. Halt auf einem niedrigeren Niveau der Produktivität. Eine andere Gesellschaftsordnung. Das hängt nicht an dem jetzigen Stand der Produktivität. Soll das Argument aber heißen, der jetzige Stand der Produktivität würde so eine gute Alimentierung erlauben, wäre möglich, auch unter Fortwirkung kapitalistischer Rechnungsweisen im Inland, auch unter der Bedingung dessen, dass die Unternehmer ihre Unternehmen haben und Gewinne machen, dass der Staat Steuern kassiert und die Steuern abhängig sind von den Wirtschaftserfolgen, dass die Menschen Arbeitsplätze haben und brauchen und darauf Steuern zahlen. Wenn das das Argument sein soll, da müsste ich dann schon dagegen setzen. Nein, diese ganze Scheißökonomie ist so organisiert, dass es überflüssiges Geld, also Geld, das man ohne weiteres auch für gute Sachen verwenden kann, ohne dass man was anderes kaputt macht. Das gibt es tatsächlich nicht. Alles Geld hier ist verplant. Was die Kapitalisten verdienen, ist schon wieder gedacht, wieder eingesetzt zu werden zur Akkumulation, zum Fortschritt, zum Fortschreiten der Konkurrenzfähigkeit dieses nationalen Standorts gegen andere. Diesem Standort ein totales Konsumniveau abzwingen, weil man den Reichen das Geld wegnimmt. Und immer noch mit dem Ton, das ist möglich, mit der Bedeutung, macht den Kapitalismus nicht kaputt. Nach der Seite täuscht man sich. Das hat schon Wirkungen auf die Konkurrenz- und Akkumulationsfähigkeit und damit auf die Standortkonkurrenz dieser Nation gegen andere. Also wenn man sagt, das wäre heute doch möglich, da muss man ein bisschen schauen, was man genau meint. Wenn man es wirklich meint als abgesehen von der kapitalistischen Rechnungsweise, abgesehen von dem, dass eben das Kapital im Inland florieren muss, einfach auf die Produktivität der Arbeit überhaupt bezogen, ist der Satz absolut richtig. Bloß dazu ist jetzt der Ton, das ging doch heute, unangemessen, weil das wäre gestern auch schon gegangen. Eine andere Wirtschaftsweise machen, in der die Leute, in der es der Zweck des Wirtschaftens ist, die Menschen zu versorgen und nicht der Lebensunterhalt der Menschen die ärgerliche Unkost des Wirtschaftens ist. Das wäre auch bei niedrigerer Produktivität zu haben. Es aber auf den Kapitalismus beziehen und sagen, so wie er ist, verträgt er das, dem würde ich widersprechen. Also das war jetzt zu dem Komplex, ich sag mal so, der Komplex hat jetzt die Bedeutung gehabt, wir sind uns ja einig, letzten Endes braucht es die Abschaffung dieser Wirtschaftsweise, aber Mac denkt sich sowas wie, ja, ja, und du sagst immer, man muss das Bewusstsein, dass das Revolution fällig ist, verankern. Ja, das ist schon gut und recht, hast da nichts dagegen. Aber ihr Suche ist, das hält sie für ein wenig für unpraktisch sozusagen, und ihr Suche ist, gäbe es nicht was drunter her, was die Bedingung der Möglichkeit von sowas fördert? Ja, so ungefähr verstehe ich die Überlegung. Und dazu wollte ich sagen, da ist schon die Formel, die Fassung Bedingung der Möglichkeit anfechtbar, nämlich dass die jetzige Unmöglichkeit auf Angst beruht. Dass die Angst durch psychologische Machenschaften des Kapitals hergestellt wird. Und dass eine bessere Versorgung der Arbeitslosen deren Willen, den Kapitalismus zu kritisieren, steigern würde. Auch das sehe ich eigentlich nicht. Da werden sie erst mal besser versorgt, wenn das ihre Sorge ist. So notwendig ist der Versorgungsstand und die Meinungsbildung über die Wirtschaft. So notwendig ist es nach beiden Seiten nicht verknüpft. Wir erleben ja, dass man Erfolg durchaus verelenden kann, ohne dass die Kritik wirklich zunimmt. Da kann man aber auch umgekehrt sagen, die Leute besser stellen, das ist auch kein Königsweg, damit die Kritik zunimmt. Die Kritik nimmt zu, wenn die Menschen den Gedanken akzeptieren. So, das war jetzt das Plädoyer in diese, zu dem Komplex. Gut, dann melde ich mich mal wieder aus dem Publikum. Also ich habe das nicht ganz so verstanden, wie du das jetzt gerade dargestellt hast, dass es nur eine psychologische Frage wäre. Du hast ja angefangen, 70er Jahre war blühende Landschaften für die Arbeiterbewegung. Wir konnten die Löhne und was weiß ich was, sind uns zugeflogen, ohne dass die Gewerkschaften richtig was machen müssen. Ich bin jetzt 30 Jahre im Arbeitsleben. Und seit ich im Arbeitsleben bin, erlebe ich, dass immer mehr Menschen rausfliegen aus diesem Arbeitsleben. Du selber hast gesagt, 5 Millionen sind draußen. Ich habe damals mit Ach und Krach einen Ausbildungsplatz gekriegt, als wir nach 3 Jahren ausgelernt haben, wie man das damals nannte, sind alle nicht übernommen worden. Das war Anfang der 80er und es ging so weiter. Die Begründung war nicht, dass wir zu hohe Anforderungen haben, sondern einfach, dass wir nicht mehr gebraucht wurden. Und das hat zugenommen, das war Anfang der 80er, jetzt sind wir fast 30 Jahre weiter. Also die Problematik ist doch, dass immer mehr nicht mehr so gebraucht werden fürs Kapital, wie wir es aber eigentlich bräuchten, um unseren Lebensunterhalt. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, wir müssen uns für immer schlechtere Bedingungen verkaufen, damit wir überhaupt noch was kriegen. Und jetzt soll jeder Einzelne, weil die Gewerkschaft, hast du ja selber gesagt, die sind jetzt geschwächt, die können uns nicht mehr kollektiv unterstützen, die können die Abwärtsspirale runtermachen, obwohl es, das war ja das Beispiel aus der Autoindustrie, denen noch relativ gut geht, schaffen die es, den Einzelnen zu entsolidarisieren, weil jeder und jede für sich gucken muss, wo sie bleibt. Jetzt weiß ich nicht, wo da die Kritikfähigkeit herkommen soll. Anstatt darüber nachzudenken, wenn immer mehr nicht mehr gebraucht werden, was an Existenzgeschichten müssten hier eigentlich in der Gesellschaft diskutiert werden? Und so habe ich den Vorschlag von Mac verstanden, dass wir jetzt, heute, darüber nachdenken, was wir tun könnten. Ich finde auch das Beispiel hier zu sagen, der Osten ist jetzt dazugekommen, die große Bedrohung von China und sowas, lullt den Leuten den Kopf ein. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht, weil ein Großteil der Direktinvestitionen immer noch nach Europa gehen. Europa sind relativ wenig Weltbevölkerung. Ich würde auch gern in der globalen Dimension diskutieren und nicht immer so für Deutschland. Wenn wir global gucken, können wir noch mehr gucken, dass immer weniger auf diese lohnabhängige Erwerbsarbeit überhaupt zum Zuge kommen. Und ich finde, wir sind als Arbeiterbewegung, wenn überhaupt, daran müssten wir einen Gedanken darüber verlieren, wie wir insgesamt darüber nachdenken und nicht immer nur für hier irgendwelche kleine Inseln eine Notlösung finden. Also das kommt mir auch ein bisschen zu kurz und ist mir zu standortbezogen und da hätte ich gern mehr Austausch darüber, wie wir über den Tellerrand gucken können, um dieses globale Problem, dass ein Großteil nicht mehr in diese abhängige Erwerbsarbeit überhaupt reinkommt, wie man dem begegnet und da Alternativen denken kann. So habe ich auch den Vorschlag von Mac verstanden. Und nicht so, dass das jetzt alles psychologisch geklärt werden muss, sondern dass wir darüber nachdenken, was für Möglichkeiten gibt es noch in der aktuellen Situation global. Also da hätte ich dann aber die Nachfrage über die Diagnose, die in dem Urteil knappe gut Arbeitsplatz steckt. Also es ist ja sowohl von Mac gekommen, wie auch jetzt eben von dir. Und eigentümlicherweise kommt in der Diagnose, dass knappe gut Arbeitsplatz überhaupt nicht die Rechnungsweise des Kapitals vor. Deswegen mal die Nachfrage, und ist das die Vorstellung, vom Stand rein gebrauchswertmäßig, vom Stand der Produktivität, gibt es ganz unabhängig davon, wie die Kapitalismus rechnet, eine absolute Minimierung von Arbeitsplatz kann man schon fast gar nicht sagen, sondern von was zu tun ist. Also wie ihr vorher auch schon gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ausgedrückt habt. Also das ist erstmal die Nachfrage, ich kann es auch als Kritik ausdrücken. Also ich finde es ein bisschen eigentümlich, dass der Arbeitsplatz selber gar nicht gefasst wird als die Abhängigkeit der Rentabilitätsrechnungen vom Kapital. Die sind immer konkurrierend, deswegen im Standortvergleich, ob innerhalb des Standorts oder im Vergleich mit dem Osten. Und da kommt der Arbeiter, also die zu bezahlende Arbeitskraft, noch den zwei Momenten vor, ist sie tauglich für die Art der Anwendung, die der Kapitalist vorsieht, wie ist er billig und leistungsfähig genug. Nach der Seite wird verglichen, dann ist entweder das Bestimmende oder eure Vorstellung dieses Topfgedankens, es gibt eine absolute Summe von wie viel überhaupt zu arbeiten, ist die vollständig mit dem Kapitalismus nichts zu tun hat. Also deswegen nochmal die Nachfrage oder Kritik habe ich jetzt mal gesagt, vielleicht habe ich es auch missverstanden, was überhaupt die ökonomische Bestimmung des knappen Guts Arbeitsplatz ist. Also mal ganz direkt dazu, ich habe ganz ausdrücklich von Lohnarbeitsplätzen gesprochen und die haben immer weniger damit zu tun, was wirklich gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. Die liegt nämlich brach und wird überhaupt nicht bezahlt, weil sie nicht verwertbar ist oder uninteressant ist. Also sind für mich jetzt ganz absolut getrennte Geschichten. Und deswegen ja gerade mein Appell, dass die lohnabhängigen Menschen und ihre Gewerkschaftsbewegung, wie auch immer, sich vielleicht mehr um unsere Interessen kümmern sollte. Was brauchen wir an Dienstleistungen, um würdevoll und gesund und gebildet zu leben und uns weniger Gedanken darüber machen, irgendwie, was will das Kapital und wie geht es ihm? Auch wenn wir lohnabhängig sind, dass wir genau diese Blickrichtung verändern auf unsere Interessen hin, denn die scheren sich um unsere nämlich überhaupt nicht. Das wollte ich auch mit dem Aufzeigen des knappen Gutes Lohnarbeit irgendwie aufzeigen oder Lohnarbeitsplätze. Und auch selbst das klingt für DGB-Orden fast revolutionär, weil sie uns immer weismachen wollen, das Kapital hätte Interesse daran, für uns Arbeitsplätze zu schaffen, weswegen mit unserem Verzichtsorgien genau in diese Richtung investiert werden soll, damit das liebe Kapital sich dankbar zeigt für die geleistete Hilfe und dann bitte schön Arbeitsplätze schafft, egal ob sie in deren Rentabilität und Profitpläne passen oder nicht passen. Und das ist eben genau dieses Märchen, das hilft zu verdummen. Und wenn ich schon das Mikro mal heben habe, weil ich eigentlich gar nicht reden wollte, nur einfach ein Satz zu all diesen Missverständnissen hier. Ich bin der Meinung, das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass realistisch ist, wofür wir kämpfen. Nur das ist realistisch. Solange wir aber etwas für unrealistisch halten, werden wir auch dafür nicht kämpfen. Also das ist ein gemeinsamer Punkt zwischen Peter und mir, dass wir heutzutage das System bekämpfen müssen, die Lohnabhängigkeit bekämpfen, um auch nur die bestehende Lohnabhängigkeit, Lohnarbeit auch nur minimal zu verbessern. Aufgrund der Kräfteverhältnisse ist es so, dass wir die Bäckerei fordern müssen, selbst wenn wir nur ein Krümelchen von der Torte wollen. Das sind einfach die Kräfteverhältnisse heute. Und ich bin der Meinung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen oder die Finanzierbarkeit einer nicht schikanösen und sehr wohl menschenwürdigen Grundfinanzierung im Falle der Erwerbslosigkeit es aufzeigen kann, dass es realistisch ist. Und dann kommt nämlich die Psychologie ins Spiel, dass wir dann uns ja auch trauen, dafür zu kämpfen und es damit auch tatsächlich für realistisch machen. Nicht die Psychologie hält uns davon ab, also es liegt nicht an der Psychologie, dass die Gewerkschaften die Lohnarbeit nicht bekämpfen, aber die Tatsache, dass wir es nicht tun, das hat durchaus mit Psychologien der Angst und vermeintlicher Alternativlosigkeit zu tun. Auf den Punkt wollte ich hinaus. Jetzt haben wir immer noch die Wortmeldung da mit dem International. Muss man nicht beantworten, glaube ich. Es sei denn, du möchtest. Also zum ersten Mal in der Geschichte ist die ausbeutete Klasse die revolutionäre Klasse. Und also aber die revolutionäre Klasse ist eine internationale Klasse. Also könnte zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund die Gewerkschaften von anderen Ländern einfach anrufen und sagen, wir wollen die Weltrevolution für nächstes Jahr am 1. Mai verabreden. Aber das ist auch eine ernste Frage. Also welche Verbindungen hat deutsche Gewerkschaften, haben die deutsche Gewerkschaften zu den Gewerkschaften von anderen Ländern? Ja, jetzt kommt er noch. Ja, jetzt kommst du magst einen Beitrag, der zu der Vorrednerin einen Bezug herstellt mit der Internationalität. Ich meine, die Gewerkschaften verhalten sich in der Frage der internationalen Solidarität im Prinzip so wie Ihnen, mit dem kleinen Zusatz, dass es halt die nationalen Grenzen sind. Nämlich, sie haben zwei Standpunkte dazu. Der eine Standpunkt ist, natürlich müssen die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben, sonst sind wir arbeitslos. Und nach der Seite hin heißt Kampf um Arbeitsplätze, man bietet sich billiger an oder man verweist auf die Qualität der deutschen Arbeit und so weiter. Man tritt in die Konkurrenz zu anderen nationalen Standorten. Gleichzeitig wissen Sie, die andere Seite, mit der Fähigkeit und auch der Praxis der Firmen, die internationalen Standorte zu vergleichen, auch den Lohn der Länder zu vergleichen und natürlich den billigsten zu nehmen. Wissen Sie, dass sie gegeneinander ausgespielt werden? Und dann haben Sie das Bedürfnis, da müsste man eine gemeinsame Untergrenze schaffen, da müsste man zusammenhalten, damit man nicht ausgespielt wird gegeneinander. Eigentlich haben Sie beide Standpunkte Ihrer Konkurrenz. Sie brauchen die Gemeinschaft der Arbeitskräfte allüberall und Sie denken an Ihren Standort wie im Inland, an Ihre Firma. Und praktisch läuft es verdammt oft darauf hinaus, dass die praktische Konkurrenz um Kapitalanlage hier und nicht anderswo die Politik bestimmt und die Solidaritätsadressen quasi den gewerkschaftlichen Sonntag bevölkern. Der Werktag ist die Konkurrenz und der Sonntag dazu ist die Beschwörung internationaler Solidarität. Und so betätigen Sie den Widerspruch, in dem Sie ja nun wirklich stehen. Auch da eine positive internationale Gemeinsamkeit ist gar nicht zu haben. Anders als wir wollen eine andere Wirtschaftsweise, in der der Lebensunterhalt der Menschen, der Arbeitenden wie der Nichtarbeitenden, der Zweck des Wirtschaftens ist und nicht die Unkost. Das ist zwar primitiv, man kann das auch tausendmal sagen, es wird aber nicht schlechter drüber. Dieser Punkt ist der entscheidende. Und wenn Sie den einnehmen, haben Sie einen gemeinsamen Zweck. Ansonsten haben Sie objektiv konkurrierende Anliegen. Die machen es ja richtig, die betreiben es ja richtig, die betreiben eine Konkurrenz ihrer internationalen Standorte, die schreiben neue Modelle aus und die sagen, wenn es die Tschechen billiger machen, dann kriegen sie den neuen Polo oder umgekehrt. Und dann konkurrieren sich die Belegschaften der Firmen, im Inland übrigens auch, aber international dann schon gleich, konkurrieren sie sich wechselseitig runter, weil sie nun mal die Nachfrage nach ihren Diensten brauchen. Das ist gar nicht zu überwinden, außer durch die Bekämpfung dieser Wirtschaftsweise. Mac, wenn ich noch eins sagen darf, dann habe ich aber alles gesagt, was zu sagen gibt. Also was ich zu sagen wüsste. Wenn ich noch eins sagen darf, du hast vorhin das Argument gebracht, für was wir nicht realistisch finden, steht auch keiner auf. Wir müssen uns das Bewusstsein schaffen oder anderen untereinander, wir müssen das Bewusstsein propagieren, dass eine Alternative möglich ist. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, wenn man öffentliche Reden hält und man kritisiert was, du kannst einfach drauf schwören. Die fünfte, sechste, siebte kritische Anfrage heißt, und wo ist die Alternative? Und, anders noch, und ist denn deine Alternative realistisch? Was übrigens dieselbe Frage ist. Ja? Wo ist die Alternative? Ist dasselbe, wie ist denn die realistisch? An der Stelle wieder. Wenn jemand die Ausbeutung, die hier herrscht, verstanden hat, ja, die Unternehmer stellen uns an, um ihren Geldreichtum immer weiter zu vermehren und uns halten sie dabei knapp. Wer das weiß, wer das akzeptiert als Erklärung seiner Lage, der kann um keinen Preis der Welt mehr fragen, und geht's denn überhaupt anders? Der hat doch schon den schlechten Grund seiner schlechten Lage gesagt. Ja, man muss die Unternehmer daran hindern, dass sie uns zum Mittel ihres Reichtums machen. Das steckt doch schon in der Diagnose. Die Frage, ob die Alternative realistisch ist, gibt es eigentlich nicht. Wenn man die Kritik, so wie sie gemeint ist, versteht und billigt. Es ist eine ganz andere geistige Haltung zu sagen, ja, ja, da kommen welche, die sagen, man könnte es uns armen Leuten auch besser machen. Aber geht denn das überhaupt? Was fragen die? Die sagen, sie hören, da sagen welche, dem Arbeiter wird weniger gelassen, als man ihm lassen könnte. Dem soll es besser gehen. Und sie melden sich quasi, so denkt der Mensch dann auch, sie melden sich als Politiker an, die das besser machen würden, als die, die dran sind. Und jeder hört sich Versprechungen, das kennt er aus der Politik, Versprechungen gern an und sagt, ja, schöne Versprechungen, aber ist es denn realistisch? Woran prüft so jemand deine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise? Er prüft sie an allen Sachzwängen, die er im Kapitalismus kennt. Ja, kommen dann die Kosten überhaupt noch rein? Ja, arbeiten überhaupt noch wer, wenn die Leute nicht mit der Peitsche des Elends in die Arbeit getrieben werden? Ja, macht denn jemand die Drecksarbeiten? Na, alles aus dem Kapitalismus wird übernommen. Die Drecksarbeiten gibt es natürlich weiterhin. Die schlecht bezahlten. Die Arbeit als Zwang gibt es weiterhin. Und dann fragt man sich ja, und wenn der kapitalistische Zwang wegfällt, geht es denn ohne überhaupt? Man merkt, wer so fragt, die Rückfrage, bestreitet die Kritik. Der Mensch, der so fragt, weiß das gar nicht. Der denkt nicht, der sagt jetzt, du hast lauter Scheiß erzählt. Er benutzt bloß das intellektuelle Instrument zur Befragung von kritischem Denken, das er halt gewöhnt ist. Jemand meckert und man lässt es als schönes Träumen sofort durchgehen und hat dann ein kritisches Bedenken. Geht's denn überhaupt? Und diese Prüfung, die verabschiedet sich eben nicht von der kapitalistischen Wirtschaftsweise als Maßstab, sondern prüft alle Alternativen an irgendwelchen und womöglich an allen, aber jedenfalls an irgendwelchen Elementen, die man aus dem Kapitalismus kennt und sagt, ist denn das mit dem verträglich? Ja, den will ich ja gerade abschaffen. Damit ist es sowieso nicht verträglich. Und dass es überhaupt geht, ist keine Frage, wenn die Kritik verstanden ist. Deswegen, ich möchte mich nicht lächerlich machen, indem ich vor einer Menschheit, die der Meinung ist, sie kämpft ihren kapitalistischen Lebenskampf. Ich möchte nicht vor die treten und sagen, kennst noch aus früheren Zeiten, die aufgehende Sonne des Sozialismus und alles wird Gold. Und dann mir die Frage einfangen, geht denn das überhaupt? Die Alternative, die wir wollen, die besteht drin, dass die Kritik verstanden wird. Und dann braucht man nicht propagieren, das geht auch. Umgekehrt, wer propagiert, das geht auch, rechtfertigt seine alternativen Vorstellungen doch irgendwie vor den vorhandenen Maßstäben von Wirtschaftlichkeit und Produktivität und so weiter. Und das blamiert man auch seine Alternative dran, wenn man das wirklich tut. Also ich meine, realistisch ist nicht, die Proklamation, was wir zu sagen haben, ist realistisch, ist selber eine schwächliche Art, wie man seine Alternative am Publikum andient, das sie nicht hören will. Das bringt es nicht. Also das war bloß zu dem Stichwort, den Realismus der eigenen Absichten beweisen. Nö, das sehe ich nicht so. Aber wenn man dir jetzt folgen würde, dann ist entweder das Publikum oder die gesamte lohnabhängige Menschheit ein bisschen blöd und hat das bis heute nicht verstanden. Und wenn sie es endlich verstanden hat, dann ist es alles kein Problem. Oder wir machen doch irgendetwas falsch. Wenn nämlich irgendwie unsere Vorstellung von einer nicht lohnabhängigen Gesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln, wenn Sie diese für weniger realistisch halten als einen Lohnarbeitsplatz im Kapitalismus, von dem Sie komfortabel leben können und den Sie auch noch ohne Angst lebenslang haben. Das ist nämlich mittlerweile genauso unrealistisch. Jedenfalls glaube ich schon, dass wir viel, viel Überzeugungsarbeit leisten können und ich persönlich hoffe, dass wir heute dazu beigetragen haben. Eine Wortmeldung gab es noch. War das nur mein persönliches Schlusswort? Beide Referenten haben zumindest gesagt, dass sie zumindest zu den Punkten, die wir heute diskutiert haben, alles gesagt haben, was sie wollten. Ich weiß nicht, ob das noch... Jetzt gehen auch noch mal, gerade angesichts der Sache, ungefähr 10 Leute. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wenn wir jetzt hier noch ewig weitermachen. Mach sie doch. Gut. Es reicht doch auch, wenn jemand das Publikum der Letzte war. Das geht doch auch. Ja. Also soweit ich es verstehe, haben Sie, Ihre Antwort ging nur um die Situation unter dem Kapitalismus. Und es ist wichtig für die Bedingungen jetzt zu bekämpfen, aber sollen wir nicht auch wirklich für die Revolution planen? Das machen Sie vielleicht schon, aber man soll dann öfter davon sprechen, also fast mit jedem Satz, glaube ich, meine ich. Es gibt dringende Probleme in der Welt natürlich und nur eine Revolution können diese Probleme lösen, das wissen wir. Doch ein schönes Schlusswort. Ja, denke ich auch. Also ich finde auch, dass es ein schönes Schlusswort war. Okay. Packen wir es. Da ist jetzt doch noch eine Meldung, ja. Also ich wollte da auch noch mal kurz drauf eingehen, auf das Revolutionsgefasel. Und zwar war vor circa 3-4 Monaten zum Beispiel ein Sozialwissenschaftler anerkannt und bekannt, auch in internationalen Fragen, in der Zeitung mit einem Artikel, wo er eben halt mitten in einer Darstellung über die kapitalistische Lebensweise und die notwendigen Änderungsvorschläge einfach sich selbst unterbrach und brachte dann den Satz, er wartet auf die Schatten der Nacht, dass die das ändern. Und das war Jean Ziegler, also sehr bekannt. Und es ist ja nicht das Einzige, der unsichtbare Aufstand, der kursiert und so weiter. Es ist also irgendwie auf dieser Ebene einfach eine Differenz aufgetreten, wo man eigentlich sagen muss, wenn wir unsere Kräfte in lauter solchen Dingern verzetteln, wie Revolution hier oder Nachtschattengewächse da, dass dann eben halt eigentlich die Sache eines Vorangehens in einem mehr reformerischen Rhythmus, wegen mir kann auch was besetzt werden, ist egal, aber dass man davon abkommt oder sich seine Kräfte rauben lässt, oder eben halt ist es andersrum gelagert, dass tatsächlich eine international relativ große Gruppe tatsächlich die Kräfte auf der Außenseite bündelt und sagt, sie wollen sich nicht mehr mit Reförmchen und Reformen abgeben. Es gibt so viele Sachen, die unterblieben sind, so viele Forderungen, die nicht gestellt worden sind, so viele Initiativen, die gar nicht mehr zustande gekommen sind, dass man schon die Frage stellen darf, gibt es im Außenbereich eine so starke Gruppe, die dann tatsächlich heutzutage von weltrevolutionären Sachen reden darf, in Anführungsstrichen? Also das war eine Frage an uns. Also ich persönlich kenne eine solche Organisation nicht, und wenn, dann wäre es, glaube ich, meiner Ansicht nach eine unglaublich elitäre, weil ich sehe uns so bei aller Notwendigkeit, die wirklich dringend ist, sehe ich uns überhaupt keine vorrevolutionäre Zeit. Gerade solange die Menschen irgendwie so der Lohnarbeit hinterherhecheln und voller Angst sind und im vorbeugenden Gehorsam leben, der heutzutage bis hin zu unterbliebener Meinungsäußerung irgendwie geht, nur um den Arbeitsplatz nicht zu verlieren oder einen zu bekommen. Ich sehe uns nicht in einer solchen Situation. In der würde ich uns sehen, wenn wirklich die Massen nach mehr Freiheit, nach besserer Existenzsicherung irgendwie streben, nach weniger Bevormundung, nach weniger Bürokratie und Autorität durch irgendwelche Stellvertreter. In der Situation sehe ich uns nicht. Ich sehe das eher so, dass das wirklich die Angst herrscht. Und deswegen bündele ich meine Kräfte, danach zu fragen, wie man die Angst und die Abhängigkeit, die uns so klein hält, überwinden oder zumindest mindern könnte. Aber Peter sieht das vielleicht anders. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Ich meine, es geht nicht um die Einschätzung, ob es so eine Gruppe irgendwo gibt, sodass wir dann irgendwer sagen können, na, wenn die groß genug ist, schließe ich mich am Schluss sogar selber noch an. Sondern es geht darum, ob man meint, dass sowas nötig ist. Und das ist eine ganz andere Frage. Und du hast mit dem Einstieg, mit dem Revolutionsgefasel ja schon quasi die Richtung angedeutet, wie du dazu stehst. Also ich wollte mehr sagen, das ist eine Frage, ich plädiere dafür, dass man sich klar macht, dass es sowas braucht von außen, ja? Dass es das braucht, dass es den Willen gibt, diese Ordnung umzuwerfen und eine andere zu errichten. Und dass Reform, kleinschrittigere Weg der Reformen oder so ähnlich, dass die haben das an sich, dass sie die Bedingungen, die Lebensbedingungen, die Arbeitsbedingungen und so weiter an die Bedürfnisse der Geschäfte anpassen und das Leben der Nation auf die jeweilige historische Lage mit Arbeit und Arbeitslosigkeit einrichten. Die Reformen sind kein Schritt weg davon, sondern die Reformen, die verändern den Staat, damit das Leben wieder zu den geschäftlichen Grundlagen des Staats passt. Das ist etwas anderes, das ist nicht weniger. Also die Vorstellung ist doch immer, Reformen wären zwar weniger als der Umsturz, aber immerhin vorhanden. Und der Umsturz, der wäre zwar vielleicht schön, aber doch unrealistisch, also außer Reichweite. Und ich will mehr dafür reden, das sind zwei Paar Stiefel. Da geht es um ganz verschiedene Zwecke. Bei Reformen geht es um etwas anderes als um die Beseitigung der Lebensumstände, die den Leuten das Leben so schwer machen. So, und deswegen, wie gesagt, mein Plädoyer ist nicht, schauen wir, ob es diese Bewegung gibt und wenn sie groß genug ist, schließen wir uns vielleicht sogar an, sondern machen wir uns klar, dass es die geben sollte, dass es die geben muss, und das ist das Plädoyer an jeden, in die Richtung sei Kraft einzusetzen. Ironischen Tonfall nochmal was dazu sagen. Nach 1989 gesetzlichen Ebene, auf der legislativen Ebene, eine ganz große Anzahl von Lücken besteht, die im Grunde genommen erlaubt hätten, den Staat Bundesrepublik Deutschland völlig umzukrempeln. Alleine auf einer juristischen Ebene, wenn eine Mehrheit dafür vorhanden gewesen wäre, dann hätte man ganz, ganz viele Veränderungen durchführen dürfen, ohne zu warten, und das ist alles nicht passiert. Es wurde eben halt einfach gesagt, nein, das hat keinen Zweck. Und weil das nicht passiert ist, habe ich nochmal die Frage nach der nach außen gehenden revolutionären Gruppe gestellt. Also nur um das nochmal klar zu machen. Gut, das lassen wir jetzt. Okay. Oder? Ja, ja. Es wäre wieder ein neues Fass. Genau. Ja, wollen wir nicht noch ein Fass aufmachen? Ja, das war jetzt mein Plädoyer. Lass mal das stehen und. Ich betrachte es auf jeden Fall als einen Fortschritt des Abends, wenn wir nicht mehr vom DGB, sondern von Revolution sprechen. Danke an alle, die da waren. Du machst es wie die chinesische Band.